3, 2, 1, go! Franzi, was wäre die spektakulärste Entdeckung, die eine Astronomin heute machen könnte? Aliens. Hallo bei AstroGeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Franzi Konitzer. Und ich bin Karl Urban. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Karl ist Geologe, der noch nie einen Stein auf den Kopf bekommen hat, jedenfalls soweit er sich erinnern kann. Und ich bin Astrophysikerin, die ungern einen Meteoriten oder einen Asteroiden auf den Kopf bekommen würde. Und auch in dieser Folge erzählen wir uns gegenseitig eine Geschichte, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben. Und heute ist Ausgabe 96 dran und letztes Mal hatten wir einen Gast, da war die Martina da. Das heißt, heute gibt es noch eine Folge von mir, bevor wir das nächste Geplänkel machen. Und das bedeutet, Franzi, dass du von mir eine Geschichte erzählt bekommst. Von einer Astronomin und oder von Aliens? Wir werden sehen. Ja. Sagen wir, es ist umstritten. Also, wir fangen vorne an, Franzi. Am 25. Oktober 2017 veröffentlicht das Minor Planet Center der Internationalen Astronomischen Union einen knappen Bericht oder wie sie es nennen, ein elektronisches Rundschreiben. Und das Minor Planet Center kümmert sich um alles, was bei Kleinplaneten, also bei Asteroiden und Kometen derzeit los ist. Und dazu gehören neu entdeckte Objekte, Veränderungen bei bekannten Objekten und auch mögliche nahe Vorbeiflüge an der Erde. Was das Minor Planet Center aber am 25. Oktober 2017 meldet, klingt total technisch, ist aber etwas, was nie zuvor berichtet wurde. Es ist eine Entdeckung, die mit einem System aus 4 Teleskopen auf Hawaii gelungen ist, nämlich mit dem Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System, kurz PANSTARS. PANSTARS klingt fetziger, ja. Ja, gute Akronyme, da muss man immer die Augen aufmachen. Und der Bericht lautet übersetzt folgendermaßen, ist natürlich auf Englisch, ich habe ihn hier übersetzt, und nicht wundern, er fängt etwas unvermittelt an. Weitere Beobachtungen dieses Objekts sind sehr erwünscht. Solange es keine ernsthaften Probleme mit der unten aufgeführten Astrometrie gibt, sind stark hyperbolische Bahnen die einzigen praktikablen Lösungen. Obwohl es angesichts des sehr kurzen Beobachtungsbogens wahrscheinlich nicht sehr sinnvoll ist, aussagekräftige ursprüngliche und zukünftige baryzentrische Bahnen zu berechnen, hat die nachstehende Bahn für beide Werte E ungefähr gleich 1,2. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Wenn weitere Beobachtungen die ungewöhnliche Natur dieser Bahn bestätigen, könnte dieses Objekt der erste eindeutige Fall eines interstellaren Kometen sein. Ah ja, I know. Okay. Jetzt weißt du, auf welcher Bahn wir sind. Franzi, ich weiß, auf welcher Bahn und auf wessen Bahn wir sind da von PANSTARS, was es da entdeckt hat. Ja, aber ich verrate auch nichts. Warum eigentlich? Genau, ich rolle das mal so nacheinander aus. Franzi, ich möchte dir nämlich heute die Geschichte des ersten interstellaren Objektes erzählen, das jemals gefunden wurde. Also einem kleinen Körper, der von außerhalb des Sonnensystems stammt. Es geht, wie du schon ahnst, um das Objekt, manche sagen auch den Kometen, der dann später den Namen 1i Oumuamua erhalten wird. Jawohl, wir können ja das 1i weglassen. Wobei 1i, 1 steht ja für, ja, und i für interstellar, aber ja. Ja, also ich finde, Oumuamua ist Zungenbrecher genug. Ich werde mich heute auch ganz stark anstrengen, auf dem Boden wissenschaftlicher Fakten zu bleiben. Ich glaube, ich habe auch noch nie für eine AstroGeo-Folge so viele Paper gelesen. Das sind nämlich 19 Echt? Stück. Ja. Dennoch kommen wir natürlich an einem Mann nicht vorbei, der dieses Thema für viele Astronominnen und Astrophysiker über Gebühr aufgeladen hat. Und ich muss, bevor du seinen Namen nennst, muss ich einen stärkenden Schluck Kaffee hier nehmen. Verzeihung. Oder Baldrian, Beruhigungstropfen, ja. Genau, ich fange auch ganz vorne an und ja. Es fing damit an, dass dieser Mann ungefähr ein Jahr nach der Entdeckung von Oumuamua gemeinsam mit einem Kollegen ein kurzes Paper geschrieben hat. Und der Titel dieses Papers lautet erstmal unverdächtig, übersetzt, könnte der solare Strahlungsdruck Oumuamuas merkwürdige Beschleunigung erklären? Fragezeichen. Mhm. Und dann rechnen die beiden vor allem aus, wie Oumuamua an der Sonne beschleunigt wurde. Und recht am Ende kommen dann die folgenden zwei Sätze. Der eine Satz lautet: Wenn der Strahlungsdruck die beschleunigende Kraft ist, dann stellt Oumuamua eine neue Klasse von dünnem interstellaren Material dar, das entweder auf natürliche Weise durch einen noch unbekannten Prozess entstanden ist oder es ist künstlichen Ursprungs. Und ein bisschen weiterhin kommt dann noch der zweite Satz: Ein exotischeres Szenario ist, dass es sich bei Oumuamua um eine voll funktionsfähige Sonde handelt, die von einer außerirdischen Zivilisation absichtlich zur Erdkugel geschickt wurde. Drumroll. Ja, Franzi, du musst heute schwer muss tapfer atmen. Sein. Ja, ich muss tapfer sein. Ich muss ganz tapfer sein, aber ich bewahre. Ich kann dir schon mal sagen, es wird heute nur am Rand um Avi Loeb gehen, ja, von dem diese Sätze stammen. Einen theoretischen Physiker an der Harvard University, der es für wahrscheinlich hält, dass Oumuamua ein außerirdisches Raumschiff ist. Aber erstmal und vor allen Dingen soll es darum gehen, was wir heute fast 7 Jahre nach seiner Entdeckung über 1E Oumuamua wissen und was an ihm auch immer noch merkwürdig erscheint. Das finde ich gut, weil immerhin ist Oumuamua tatsächlich ja das erste Objekt, was von außerhalb des Sonnensystems unser Sonnensystem besucht hat. Und ja, es ist ja eigentlich schon spektakulär genug. Sollte es sein. Genau. Ohne dass man irgendwie vermutet, dass es gleich von Aliens irgendwie geschickt worden ist. Ja, nee, von daher. Ich wollte es mal in eine Geschichte verpacken, weil ich finde tatsächlich, es ist ein ziemlich einzigartiges Objekt und nicht nur deshalb, weil es von außerhalb gekommen ist. Und alles, was wir darüber wissen, zeigt einfach, ja, dass es merkwürdig ist. Und das aber vielleicht auch unser Wissen begrenzt ist. Und darum soll es ein bisschen gehen. Die Einzigartigkeit steckt übrigens auch im Namen und sollte dein Hawaiianisch etwas eingerostet sein. Denn Oumuamua ist ja ein hawaiianisches Wort und bedeutet dort Anführer in einer Schlacht oder auch Speer. Damit sollte vermutlich kein außerirdischer Ursprung angedeutet werden oder eine anstehende Invasion oder sowas, sondern lediglich, dass es ein Objekt ist, der ein Bote aus einer räumlich und zeitlich fernen Vergangenheit ist. Und hawaiianisch natürlich wegen des auf Hawaii beheimateten Teleskops. Und was dieser Speer aus der Ferne Oumuamua so einzigartig, was diesen Speer so einzigartig macht und was wir bis heute über ihn wissen, das habe ich dir mal in 6 Merkwürdigkeitsfragen mitgebracht. Okay. Das ist aber noch nicht die Quizfrage, oder soll ich mitschreiben? Nein, das sind nicht die Fragen, sondern ich will vor allen Dingen erstmal sagen, ja, was wissen wir und was wissen wir nicht. Und da passen diese Merkwürdigkeitsfragen ganz gut. Und die erste Frage lautet: Warum existiert er überhaupt? Warum existiert überhaupt ein Objekt aus was? Also warum existiert dieses Objekt? Ja, also warum haben wir es gefunden? Warum ist es da gewesen? Das klingt komisch. Ist aber tatsächlich eine Frage, die bis heute diskutiert wird. Und das, was einige Forscher irritiert, ist, wie schnell man Oumuamua gefunden hat. Und dafür muss man sich Folgendes überlegen. Also das PAN-STARRS-Teleskopsystem, also diese 4 Teleskope auf Hawaii, waren bei ihrer Inbetriebnahme ziemlich einmalig, weil sie weite Teile des von dort aus sichtbaren Himmels kontinuierlich beobachten. Übrigens mit einem 1,4 Milliarden Pixel CCD-Sensor, also mit einer ziemlich guten Digitalkamera. Und PAN-STARRS ist seit 2010 in Betrieb. So richtig viele erdnahe Objekte fand es dann seit 2011. Also erdnahe Objekte im Sinne von alles Objekte aus unserem Sonnensystem. Also gewöhnliche Asteroiden und Kometen. Und Oumuamua wurde von PAN-STARRS 2017 entdeckt. Also nach gut 6 Jahren Betrieb. Und jetzt kann man sich überlegen, wie viele Brocken so zwischen den Sternen herumfliegen sollten, ne? Also außerhalb der Sternensysteme. Und dann kann man die Entstehungsmodelle von Planetensystemen nehmen, die wir bis heute haben. Da geht es ja schon mal drunter und drüber. Große Planeten können wandern, alle möglichen Asteroiden und Kometen können dabei weggeschleudert werden. Und auf der anderen Seite ist aber der Raum zwischen den Sternensystemen natürlich auch ziemlich groß. Also selbst zwischen uns und unserem Nachbarn Alpha Centauri liegen 4,3 Lichtjahre oder 7000 Mal die Distanz zwischen Sonne und Pluto. Und dieser Raum ist ja noch dazu dreidimensional. Also Objekte können ja in alle Richtungen weggeschleudert werden. Und auf deren Basis kann man abschätzen, wie viele interstellare Kometen es geben könnte oder sollte. Ja, und da gab es für die Pan-STARRS-Teleskope vorher die Schätzung, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass das Teleskop ein einzelnes interstellares Objekt in seinem ersten Jahrzehnt des Betriebs finden würde. Okay. Also es sind, ja, der Raum ist so groß und Pan-STARRS kann nicht so viel absuchen und deshalb sollte es. Und so viel dachte man, kann es auch gar nicht geben. Also das spielt alles zusammen. Was bedeutet es jetzt, dass er trotzdem entdeckt wurde und zwar schon nach 6 Jahren? Das bedeutet einfach, dass es ein statistisches Problem gibt. Also im Fachjargon klingt das so, die Mass Ejection Rate, also die Massenauswurfrate von Sternensystemen, müsste völlig unrealistisch groß sein, um den interstellaren Raum ausreichend mit ihnen zu füllen, sodass wir ein Objekt wie Oumuamua schon nach 6 Jahren nach Inbetriebnahme von Pan-STARRS finden. Dagegen würde ich dann argumentieren, dass da halt die Stichprobengröße weiterhin nur zu dem Zeitpunkt 1 war oder ist und ich ja also nicht so auf meinen Modellen ich weiß ja noch gar nicht, bei der Stichprobengröße von 1, wie unwahrscheinlich das wirklich ist. Ja, also letztlich ist das Problem, ich wohne hier so ein bisschen, ich habe gestern darüber nachgedacht, einen kleinen Spaziergang gemacht, ja, hier sind rundum so Streuobstwiesen und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin hier gerade hergezogen und ich gehe das erste Mal auf so eine Streuobstwiese und ich sehe eine Honigbiene, dann sage ich mir, naja, gibt es hier wahrscheinlich viele. Und wenn ich das erste Mal auf diese Wiese gehe, ist es trotzdem ja nicht so unwahrscheinlich, dass ich eine Honigbiene sehe. Aber wenn ich auf diese Wiese gehe und das erste, was ich sehe, ist ein Braunbär, dann kann es natürlich sein, dass der einzige Braunbär, der gerade durch Deutschland oder durch Süddeutschland streift, zufällig gerade vor mir steht. Aber der Zufall wäre schon sehr, sehr, sehr groß, ja, dass das passiert. Und viel wahrscheinlicher ist es, dass es wahrscheinlich noch einige mehr Braunbären gibt. Und das ist das Problem, was hier besteht. Also die Stichprobe ist klein, aber es ist tatsächlich merkwürdig, unrealistisch merkwürdig. Okay. Also in Zahlen ausgedrückt. Ich nehme das mal so hin, aber. damit die Zahl von Oumuamua-artigen Objekten im interstellaren Raum irgendwie hinkommt und das nicht völlig extremer Zufall ist, müssten unsere Schätzungen, wie viele Objekte es da draußen gibt, ungefähr um 8 Größenordnungen daneben Leben liegen. Ja, also es müsste zwischen, also die Spannbreite ist groß, hier steht 2 bis 8 Größenordnungen, also es gibt 100 bis 100 Millionen Mal mehr solcher Objekte als bisher gedacht. Und man könnte jetzt sagen, das ist so unwahrscheinlich, das war vermutlich einfach ein außerirdisches Raumschiff. Aber ich möchte hier mal 2 Es sei denn's ergänzen. Ja, also ja, ich atme schon tief ein. Nummer 1, ich stiche hier die ganze Zeit, du musst es einfach ertragen, Franzi. Achso, du willst, dass ich irgendwann quasi Nein, auf keinen Fall. Genau, also ich habe ja auch gesagt, das basiert ja alles auf Papern von sehr vielen verschiedenen Menschen. Also ich arbeite mich hier nicht an diesem Herrn von der Harvard University unbedingt ab, obwohl er natürlich diese Argumente auch verwendet, sondern es sind tatsächlich weit diskutierte Probleme. Zu dieser statistischen Herausforderung gibt es dieses 2 Es sei denn's. Das eine ist, es könnte sein, dass die Sonne viel weniger solcher Objekte als andere Sterne hat. Vielleicht ist unser Sonnensystem einfach ein schlichtes Beispiel und ist unterdurchschnittlich von dem, wie viele solche Objekte es hatte und nach draußen geschmissen hat. Das könnte natürlich sein, weil wir kennen natürlich vor allem unser Sonnensystem und extrapolieren von dessen Eigenschaften, wobei 8 Größenordnungen natürlich dann schon eine Hausnummer ist. Aber es sei denn, Nummer 2 gibt es auch noch. Vielleicht ist die Verteilung solcher Objekte in der Milchstraße nicht homogen und isotrop. Also es gibt die Vermutung, es könnte in der Galaxis Zonen mit mehr dieser Brocken geben oder weniger Brocken. Also es gibt so Wolken von denen, die sammeln sich. Es gibt sowas wie interstellare Kometenschauer. Und wenn die Sonne gerade durch so einen Schauer fliegt, dann wird auch der Vorbeiflug eines Oumuamua wahrscheinlicher. Ja, das ist auch Spekulation, wir wissen das nicht, wir konnten sowas bis jetzt nicht messen. Ja. Die große Variante, wie wenn wir einen Sternschnuppenregen haben, weil wir gerade durch eine schöne, weil sich die Umlaufbahn der Erde gerade mit der Dreckspur von einem Kometen kreuzt. Das wäre dann, ja. Genau, also ja, da gibt es Unwissen, aber es gibt auf jeden Fall Auswege. zu dieser ersten Frage, warum er überhaupt existiert. Ja, wobei die Frage ja dann nicht, warum existiert er überhaupt, sondern warum ist er überhaupt bei uns vorbeigekommen? Also wie kam es dazu? Ja. Genau. Ja. Genau, das könnte man auch sagen. Die zweite Frage, ich habe ja gesagt, es gibt sechs, ist, wo kam er her? Und die offensichtliche Hypothese lautet folgendermaßen, vielleicht ist alles ganz gewöhnlich, Oumuamua kam einfach aus unserem eigenen Sonnensystem. Irgendwas hat ihn auf die schiefe Bahn gebracht, zum Beispiel ein zu naher Vorbeiflug an einem großen Planeten. Das hat man am Anfang gedacht, ja, aber sein Tempo ist dafür viel zu hoch. Das liegt relativ zum Planetensystem bei sportlichen 26 Kilometern pro Sekunde. Und das schließt schon mal aus, dass er einfach durch einen Flyby zum Beispiel am Jupiter zur Sonne gelenkt worden ist. So schnell kann dabei nämlich kein Komet werden. Die nächste Hypothese ist, er kam vielleicht aus der Oortschen Wolke eines anderen Planetensystems. Und hier mache ich eine kleine Klammer auf. Das ist nämlich eine ganz interessante Idee. Die Oortsche Wolke ist ja grob so eine kugelförmige Sphäre aus Schutt aus der Entstehungszeit des Planetensystems, bevor unter anderem unsere Sonne geleuchtet hat, die dann dieser Schutt ist dann in alle Richtungen davon geschleudert worden, aber ist noch gravitativ zum Beispiel an die Sonne gebunden. Mhm. Und von der Oortschen Wolke wissen wir überhaupt nur, weil es da eine bestimmte Klasse von unseren eigenen heimischen Kometen gibt, sogenannte langperiodische Kometen, deren Orbits eben nicht in der Bahnebene der Planeten liegen. Und diese langperiodischen Kometen verbindet, dass sie aus allen Raumrichtungen zu kommen scheinen. Ja, also die sind zwar langsam, deswegen wissen wir, die sind noch an die Sonne gebunden, aber die fliegen sehr weit nach draußen. Und deswegen glauben wir, dass die Oortsche Wolke eben eine Kugel von Objekten aus solchen sehr eisreichen Brocken ist und die Sonne in sehr großer Entfernung umgibt. Und wenn dort draußen mal zwei dieser Brocken zusammenstoßen oder ein Stern etwas zu nah an der Sonne vorbeifliegt, dann gerät eben die Oortsche Wolke in Unordnung und dann kann es den immer mal wieder den ein oder anderen langperiodischen Kometen geben, der bei uns vorbeikommt. Das ist jetzt nur mein kleiner Einschub. Mhm. Vielleicht nur noch zum Thema langperiodisch. Diese Kometen haben halt wirklich lang erstreckte Bahnen und Modellrechnungen sagen, dass sich die Oortsche Wolke grob über 50 bis 100.000 astronomische Einheiten erstreckt. Ist also eine sehr große und sehr diffuse Hohlkugel. Ne? Eine astronomische Einheit ist der Abstand Erde-Sonne. Und die äußere Grenze unserer Oortschen Wolke, diese 100.000 astronomischen Einheiten, heißt auch, das sind schon 1,6 Lichtjahre. Also könnte, ja, braucht auch Voyager 1 noch eine Weile, bis genau. es da mal vorbeikommt. Genau. Und, ja. Und eben habe ich ja gesagt, vielleicht kommt Oumuamua nicht aus unserer eigenen Oortschen Wolke, sondern aus einer der vielen Oortschen Wolken anderer Sternsysteme in unserer Umgebung. Und diese Idee stammt aus einem der ersten Paper zu Oumuamua von Eric Mamajek vom Jet Propulsion Laboratory der NASA. Und sein Paper war auch für mich das erste Mal, dass ich dieses Wort im Plural gelesen habe. Oortsche Wolken. Anderswo stand da auch Exo-Oortsche Wolken. Fand ich auch sehr schön. Exo-Oortsche Wolken. Ja. Und der Kernpunkt ist der, also Oumuamua, wenn der aus der Nachbarschaft der Sonne kommt, das ist ja nicht so abwegig. Unser Nachbarsystem Alpha Centauri besteht ja eigentlich aus drei Sternen. Und dürfte entsprechend eine ziemlich große Oortsche Wolke haben, die sogar 5,5 Lichtjahre ins All hinausreicht. Und das würde bedeuten, dass sich die Oortschen Wolken der Sonne und die von Alpha Centauri teilweise überlappen. Ja, stimmt, weil wenn Alpha Centauri 4,3 Lichtjahre weg ist, aber die Oortsche Wolke 5,5 Lichtjahre Radius hat, Radius, ja, dann wird sich das überschneiden mit der Erde an manchen, also mit unserem Sonnensystem plus Oortsche Wolke. Genau. Ha. Also ist eigentlich eine schöne Idee, das kann man aber ziemlich leicht nachprüfen und man konnte direkt feststellen, von Alpha Centauri kommt Oumuamua schon mal nicht, denn seine Relativgeschwindigkeit zu unserem Nachbarsystem, also die Relativgeschwindigkeit von Oumuamua zu unserem Nachbarsystem liegt bei über 36 Kilometern pro Sekunde. Ist also sogar noch größer als zur Sonne. Ja. Aber es ist viel verzwickter. Also Eric Mamajek hat sich nämlich die Geschwindigkeit so einiger sonnennahe Sterne angeschaut und stellte dabei fest, dass seine Geschwindigkeit auch nicht zu Sirius passt. Nicht zu Ross 248, nicht zu Ross 128, nicht zu Ross 154, nicht zu Wolf 359. An dieser Stelle einen schönen Gruß an die Borg aus Star Trek. Das waren tolle Folgen, das müsste ich mir mal wieder angucken. Oumuamuas Geschwindigkeit passt übrigens auch nicht zu Lalande 21.185, nicht zu Lacay 9.352, nicht zu Gliese 65, nicht zu Luhmann 16. Und Franzi, wenn du dich fragst, was ist mit Banars Pfeilstern, von dem kommt Oumuamua auch nicht. Sehr gut, wenn der überhaupt, ja. Also, okay, also die Nachbarschaft ist raus, höre ich. Die sind raus. Als, ja. Es gab dann noch ein späteres Paper und da haben Astronomen sogar ganze 200.000 der nächsten Sternensysteme untersucht und fanden keinen einzigen überzeugenden Kandidaten, zu dem Oumuamuas Geschwindigkeit auch nur ansatzweise passt. Okay. Vielleicht mit einer Einschränkung, zumindest was die Richtung angeht, aus der er kommt, könnte es vor ungefähr 820.000 Jahren einen Vorbeiflug an Gliese 876 gegeben haben, einem Zwergstern im Sternbild Wassermann, der 15 Lichtjahre von uns entfernt ist. Aber die Autoren sagen, die Distanz ist schon zu groß, um wirklich sicher sagen zu können, dass ein Vorbeiflug passiert ist. Also das hier ist ein bisschen ein anderes Argument. Ne? Also ich habe davor über Relativgeschwindigkeiten geredet und hier geht es jetzt um die Richtung. Und hier gibt es ein großes Grundproblem, nämlich das galaktische Schwerkraftpotenzial ist nicht so richtig gleichförmig und die Flugbahn von interstellaren Objekten wird innerhalb einiger Dutzend Jahrmillionen durch alles Mögliche gestört. Und wir können somit eigentlich nur sagen, die Geschwindigkeit passt nicht zu den bekannten Nachbarsystemen, aber die Flugbahn zurückzurechnen zu einem einzelnen Stern, das scheint sowieso gar nicht möglich zu sein. Ja. Es gibt allerdings noch einen anderen möglichen Ursprung, der möglicherweise auch erklärt, warum wir keinen passenden Stern finden. Vielleicht ist es die Oortsche Wolke eines Sterns, den es gar nicht mehr gibt. Denn eine Oortsche Wolke ist ja nur während der aktiven Kernfusion eines Sterns an ihn gebunden. Aber wenn ein Stern in sich zusammenfällt, weil sein Brennstoff aufgebraucht ist und er seine letzten Gashüllen abwirft, sinkt seine Anziehungskraft. Und dann dürfte auch die Bindung an dessen Oortsche Wolke verloren gehen. Das heißt, vielleicht stammt Oumuamua von einem weißen Zwerg, also einer kleinen Sternenleiche. Das finde ich aber warum hat er dann so viel Bums? Also ich meine, wenn ich würde dann erwarten, wenn auf einmal die gravitative Anziehung, weil der Stern irgendwie seinen planetarischen Nebel natürlich vorher abstoßt und den ganzen Kram, dass dann die Oortsche Wolke sich eher, also halt auflösen würde, aber dann würde das ja nicht irgendwie so quasi wie so ein Kick kriegen, womit es dann irgendwie, naja gut, aber ich kenne mich da auch nicht. Also. Ja, also good point. In Bewegung gesetzt werden muss er natürlich auch. Aber dann ist natürlich auch die Frage, wenn sich so eine Oortsche Wolke auflöst, wenn das ein Stern war, der relativ zu uns irgendwie sehr schnell unterwegs ist. Ne? Also Banars Pfeilstern ist ja auch so einer, der ist recht schnell unterwegs. Ja. Die Zahl habe ich gerade nicht im Kopf. Ne? Kann es natürlich trotzdem sein, dass der dann mit seinem Stern, den wir nicht sehen, weil es halt nur also ein weißer Zwerg ist und der sehr unauffällig ist, einfach jetzt so durch die Gegend zieht. Ja. Ich finde das immer noch super spannend, weil es ist ja auch nicht, also ich meine, ne, wir sagen jetzt Oortsche Wolke und langperiodische Kometen und pipapo, aber wenn man es streng nimmt, ist ja auch die Oortsche Wolke in unserem eigenen Sonnensystem immer noch, also muss hypothetisch sein, weil also es wurde ja noch nichts beobachtet. Ne? Das ist ja jetzt nicht so wie bei den transneptunischen Objekten, also da, wo Pluto rumdümpelt, wo man dann immer mehr gefunden hat und festgestellt hat, oh, da ist was, dieser Kuipergürtel und so. Die Oortsche Wolke, da hat man ja noch nie hingeschaut und gesagt hat, oh, da sind ganz viele oder ja, kugelförmige Objekte, sondern es ist einfach nur aufgrund dieser langperiodischen Kometen. Und deshalb, wenn man sagt, okay, die Oortsche Wolke von einem anderen Stern, den wir nicht kennen, und dann passiert das, wenn jetzt so einem weißen Zwerg, ist halt echt so, dass es ein Sprung zu einem anderen, was schon, ja. Ja, es ist halt ein schwierig. Dieses Wissenschaftsgebäude letzten Endes, ne? Viele Postulate, auf denen wir auch irgendwie fußen. Wobei ich sagen würde, die Oortsche Wolke ist schon relativ gut belegt, dass die existiert, einfach durch die langperiodischen Kometen. Und es gibt ja noch die kurzperiodischen Kometen, die aus diesem Kuipergürtel kommen, der in der Planetenebene plus minus liegt, wie auch Pluto und einige andere große. Ja. Aber ich glaube, also Pluto hat man, glaube ich, schon vorher entdeckt, aber die Postulierung des Kuipergürtels passierte auch auf Basis von Kometen, ne? Und bevor man da größere Zahlen von Objekten gefunden hat. Nein, also verstehe mich nicht falsch. Ich zweifle jetzt nicht tatsächlich an die Existenz der Oortschen Wolke unseres Sonnensystems an. Es ist nur so, wenn du quasi Schlüsse über das Verhalten einzelner Objekte in dieser Wolke machen, dann müsstest du ja erstmal mehr Teile der Wolke an sich kennen, ne? Weil du weißt ja auch im Moment nicht, okay, Ortsche Wolke, aber wie viel Prozent davon sind denn langperiodische Kometen in unserem Sonnensystem und wie viele Objekte dümpeln da einfach dann nur da aus? Das meine ich eher damit, ne? Also du musst ja Detailwissen, worauf du deine Annahmen dann aufbaust und basierst und Schlüsse ziehst, aber wenn du halt die Eigenschaften dieses Objekts nur sehr ungenügend kennst, wird das halt einfach, wird halt schwammig, würde ich genau sagen. Und, aber gut. Und damit das umreißt eigentlich auch das Problem, um das es heute geht, ne? Also welches Wissen haben wir? Ich kann ja mal zur dritten Frage kommen, ne? Also die dritte Frage lautet, was sagt uns die Rotation von Oumuamua? Und das ist ein Punkt, der auch bis heute so ein bisschen perplex macht. Und zwar erstmal die Frage, wie konnten wir überhaupt die Rotation von Oumuamua bestimmen? Denn der ist ja ein ziemlich kleines Objekt, der hat so einen Durchmesser von ein paar Zehnermetern, glaube ich. Und der war eigentlich zu jedem Punkt in den Teleskopen, die ihn beobachtet haben, nur ein Punkt. Ja. Aber bei so kleinen Objekten kann man eben über die Zeit bestimmen, wie sich seine Helligkeit verändert. Und diese Helligkeitsveränderungen entstehen dadurch, dass während seiner Rotation mal mehr und mal weniger seine Oberfläche von der Sonne beschienen wird und in unsere Richtung zeigt. Mhm. Und wenn diese Helligkeit stark oder in einem komplexen Muster schwankt, spricht das eher für eine unförmige Gestalt. Und was das angeht, hat Oumuamua so richtig geliefert. Und ich zitiere mal aus einem Paper dazu. Die Schätzungen für die Rotationsperiode sind inkonsistent und variieren zwischen 6,9 und 8,3 Stunden. Ah, also wir wissen es nicht, ist die Übersetzung. Ja, doch, wir wissen schon, was. Also wir wissen aber nicht, wie. Ja, also was genau bedeutet das? Das ist Physik, Mechanik, erstes Semester, diese Vorlesung habe ich sogar besucht, bevor ich mein Studienfach gewechselt habe. Ich habe sie verdrängt. Also ein frei rotierender Körper hat demnach eigentlich genau eine Hauptträgheitsachse, also die Achse, um die der Körper rotiert, ohne dass eine Unwucht auftritt. Und diese Hauptträgheitsachse verläuft durch den Schwerpunkt. So, und wenn sie das nicht tut, das ist auch möglich, dann verschiebt sich die Richtung der Achse fortwährend und in diesem Fall spricht man von einem taumelnden Objekt. Mhm. Und diese inkonsistente und variierende Rotationsperiode von Oumuamua bedeutet, dass er taumelt. Ist das jetzt irgendwie überraschend, denn taumelnde Objekte neigen dazu, wenn sie gedämpft werden, nach einer bestimmten Zeit wieder um eine ihrer Hauptträgheitsachsen zu rotieren, weil das einfach mechanisch stabiler ist. Und naja, es ist nicht so richtig überraschend bei Oumuamua. Wir hatten den zwar erst entdeckt, als er seinen sonnennächsten Punkt schon durchschritten hatte und man könnte sich überlegen, ob irgendwie in der Nähe der Sonne irgendwie so eine Unwuchtkraft auf ihn gewirkt hat und ihn irgendwie in komische Rotation versetzt hat. Das ist aber nicht anzunehmen. Mhm. Also das ist nicht so wahrscheinlich. Dafür reicht die Kraft der Sonne nicht, um ihn zum Taumeln zu bringen. Müsste schon deutlich mehr passieren, irgendwas einschlagen oder so. Man kann aber ausrechnen, wie lange ein Körper im interstellaren Raum braucht, um durch die dort zum Beispiel auftreffenden Teilchen, das sind jetzt nicht so wahnsinnig viele, so gedämpft zu werden in seiner Rotation, dass sich aus einem Taumeln eine reguläre Rotation um eine der Hauptträgheits- oder um die Hauptträgheitsachse verwandelt. Und diese Dämpfungszeit liegt so überschlagsmäßig bei über einer Milliarde Jahre. Oh. Ja, und das ist schon völlig im Rahmen für die Reisezeit, die Oumuamua zwischen verschiedenen Sternensystemen zurückliegt. Eine andere Berechnung ergab sogar, die Dämpfungszeit könnte länger als das Alter des Universums sein. Ne? Also das heißt, also ist es nicht erstaunlich, dass Oumuamua taumelt? Es ist deshalb nicht erstaunlich und zweitens ist es auch deshalb nicht erstaunlich, weil wir kennen auch taumelnde Asteroiden und Kometen aus unserem eigenen Sonnensystem und gerade bei so kleinen Objekten ist das eher die Normalität. Ja? Also dass sie taumeln. Es ist ja auch irgendwie, klingt auch irgendwie sinnvoll, ne? So ein großes Objekt, das ist gar nicht so leicht zum Taumeln zu bringen, aber so ein kleiner Kläffer, der ist leicht mal irgendwie trudelt mal gerne so wild durch die Gegend. Das heißt, das Taumeln ist nicht ungewöhnlich, aber, auch wenn wir nicht genau sagen können, woher es stammt, aber die genaue Beschreibung der Rotationsbewegung hat für etwas anderes geholfen, denn damit konnten sich dann die Modellierer hinsetzen und ausrechnen, welche Form Oumuamua hat. Und wie das geht, kann man sich auch recht leicht überlegen. Ne? Also wäre Oumuamua rund, würde seine Helligkeit viel weniger schwanken, als wenn er zum Beispiel langgestreckt ist und er ab und zu seine schmale Seite in unsere Richtung zeigt und dabei sozusagen fast unsichtbar wird. Ne? Also wenn, und wenn das sphärisch wäre, dann würde er sowieso überhaupt nicht taumeln. Oder? Ja, genau, ja, genau. Also. Ja. Also, aber das spielt natürlich irgendwie beides zusammen, ne? Ja. Also, weil ja die, auch die Helligkeit der Oberfläche, wenn die sehr heterogen ist, also an manchen Stellen sehr hell, an anderen sehr dunkel, muss man das natürlich auch noch einberechnen. Aber wenn man diese Taumelbewegung mal hat und diese Perioden, dann kann man sozusagen diese zwei Effekte ein bisschen auseinanderrechnen. Deswegen muss man es modellieren. Und das Ergebnis ist, ja, Oumuamua ist gelinde gesagt ziemlich merkwürdig geformt. Ne? Also das eine Aussage ist, das Verhältnis seiner längsten zur kürzesten Seite liegt bei mindestens 5:1. Manche sagen auch 6:1. Also Oumuamua ist eine Zigarre. Und vielleicht nur zu dieser Zigarre, wie so eine Form entsteht, ist völlig unklar. Also möglicherweise ist die Form das Resultat von Abnutzung ausgelöst durch eine lange Passage durch ein Meer kleiner Partikel. Das ist auch ein Zitat aus einem Paper. Klingt sehr komisch. Da steht auch nicht genauer, was die sich darunter vorstellen. Alternativ könnte Oumuamua auch ein Contact Binary sein, also ein Kontakt-Binärsystem, das aus zwei weniger extrem ausgedehnten Komponenten mit unterschiedlicher Zusammensetzung besteht. Beides ist denkbar, allerdings haben wir in unserem eigenen Sonnensystem bisher kein einziges Objekt mit einem Seitenverhältnis von 5:1, geschweige denn 6:1 gefunden. Und es gibt noch eine andere mögliche Lösung, die vielleicht sogar wahrscheinlicher ist für die Form, ne, auf die wolltest du gerade hinaus vermutlich. Oh, die ist aber auch nicht wirklich besser. Ne? Also Oumuamua könnte demnach ein abgeplattetes Oval sein. Man sagt dazu ein... Sag doch einfach Pfannkuchen. Oblater Spheroid und ich sage dazu Pfannekuchen. Ja. Nein, ich komme aus Berlin, ich sage dazu, Eierkuchen. Solange wir nicht die Buletten-Frikadellen-Fleischpflanzer-Debatte aufmachen. Dann ich habe da irgendwann mal im Duden geguckt, weil ich mich hier mit meinen süddeutschen Bekannten gestritten habe, was jetzt der hochdeutsche Begriff ist. Und der Duden sagt, das Ding heißt Eierpfannkuchen. So viel dazu, das sagt wahrscheinlich kein Mensch nein. irgendwo. Einfach nur nein. Aber gut, also wir können uns also für Mumma merken, entweder Zigarre oder abgeflachter Oblater Spheroid oder halt dann ja, oder Eierkuchen. Wie Avi Loeb sagt, ein extrem dünnes Objekt wie ein Sonnensegel. Ja. Ja, bestimmt. Genau, das wieder schwer atmen. Also fassen wir zusammen, Oumuamua taumelt, was man schon irgendwie erklären kann. Er hat eine Form, entweder eine Zigarre oder einen Pfannekuchen und solche Objekte gibt es natürlicherweise eigentlich nicht, kennen wir jedenfalls nicht. Oder genau, wir kennen sie nicht, jetzt kennen wir eins. Und damit komme ich zur vierten Frage. Und diese vierte Frage ist sozusagen der Kern der Merkwürdigkeit, die lautet, warum gab es keinen Gasausbruch? Eigentlich zusammen mit der fünften Frage, aber ich habe das hier mal getrennt. Also reden wir erstmal über den Gasausbruch oder den keinen Gasausbruch. Du musst erstmal sagen, was ein Gasausbruch überhaupt, glaube ich, ist. Also weil ja, das sage ich jetzt. Also Oumuamua wurde ja schon in diesem ersten Bericht von diesem Minor Planet Center. Elektronisches Rundschreiben, habe ich gemerkt. Elektronisches Rundschreiben, genau. Komet genannt, ne? Obwohl er schon in der, dort wurde er so genannt. Damals, 2017, wurde er so genannt, weil man geglaubt hat, so ein interstellares Objekt müsste eigentlich ein kometenartiges Verhalten zeigen. Und was genau heißt das? Also bei uns ist es so, Kometen sind Objekte, die von weit draußen kommen, hatte ich gesagt, wo das Sonnenlicht nicht ausreicht, darin enthaltenes Wasser und andere zur Eis gefrorene Verbindungen aufzutauen. Und erst wenn sie dann durch irgendwelche Effekte der Sonne mal nahe kommen, sublimieren sie, also diese Eissorten werden gasförmig und es bildet sich eine Koma, also so eine diffuse Atmosphäre und ein mehr oder weniger ausgeprägter Schweif, der aus dem sublimierten Gas und davon mitgerissenem Staub besteht. Und da Oumuamua ja nun wirklich, wirklich von weit draußen kommt, war davon auszugehen, dass das Objekt, wenn es nah an unserer Sonne vorbeifliegt, auch eine Koma, das heißt die Koma, glaube ich, und einen Schweif ausbildet. Und übrigens fand ja der Amateurastronom Gennady Borisov im Jahr 2019, also 2 Jahre nach Oumuamua, das zweite interstellare Objekt, den später nach ihm benannten 2I Borisov. Und der entwickelte einen wunderschönen Schweif, verhielt sich auch in allen anderen Aspekten vorbildhaft wie ein Komet, wie die Kometen, die wir kennen aus unserem Sonnensystem. Und du ahnst es schon, Franzi, genau das tat Oumuamua eben nicht. Ja, aber gerade Borisov ist für mich ein Beispiel dafür, also nicht um dem Amateurastronomen nahe zu treten, aber wenn es ein Amateurastronom schafft, mit seinem Teleskop ein interstellares Objekt auszuspüren, dann können sie ja wohl doch nicht allgemein so selten sein, wie das bei Oumuamua noch angenommen wurde. Ja, aber wir gucken aber ja schon sehr, sehr intensiv, ne? Also können wir am Ende noch mal diskutieren. Statistik mit kleinen Stichproben, da kann er, oh, aber das ist... Okay, also Borisov, Bilderbuch, Komet, wenn genau. Auch interstellar, Oumuamua, komisch mit super komischer Form. Genau, und Oumuamua, da hat man Folgendes gemacht, um ganz sicher zu gehen, wurde nämlich am 21. und 22. November 2017, also fast 4 Wochen nach dessen Entdeckung, das Spitzer Weltraumteleskop auf Oumuamua gerichtet. Spitzer ist ein Infrarotteleskop, mit dem man besonders gut kühle Gase und feinkörnigen Staub beobachten kann und spektroskopisch auch untersuchen kann, woraus all das besteht. Und Spitzer hat man, genauer gesagt, nicht auf Oumuamua gerichtet, sondern auf die Stelle am Himmel, wo sich das Objekt befinden sollte, denn da war es schon so leuchtschwach, dass er gar nicht mehr direkt erkennbar war. Und was macht man mit einem Teleskop, wenn ein Objekt sehr leuchtschwach ist? Man hält es länger drauf. Und Spitzer hat über 30 Stunden lang den korrekten Himmelsausschnitt belichtet. Ja, da ist man sich sicher. Und das Ergebnis dieser Mammutbeobachtung lautet folgendermaßen, jetzt nochmal ein Zitat aus einem Paper, zur Abwechslung mal auf Englisch. We did not convincingly detect Oumuamua. Also Spitzer hat von Oumuamua nichts gesehen. Genau. Gott, 30 Stunden Teleskopzeit mit dem Spitzer Weltraumteleskop. Ey, da, oh, das ist, also ich das meine, ist eine Ansage. Auch eine Nicht-Entdeckung ist ja in dem Sinne eine Entdeckung, aber jetzt stell dir mal vor, 30 Stunden lang und dann guckst du auf die Daten und siehst nichts. Schwarz. Da würde ich ja auch erstmal, da würde ja platzen, ne? Genau, die Frage ist, bedeutet das, dass es keine Gase gab, die entwichen sind? Und die Antwort lautet nicht ganz. Aber fast, ja. Also die Forschenden kennen ja die Empfindlichkeit von dem Spitzer Teleskop sehr gut und die sagen, sie haben mit ihrer Beobachtung ein oberes Limit für solche möglicherweise entweichenden Gase gesetzt, speziell für Kohlenmonoxid und Kohlendioxid. Und die kann man nämlich ziemlich gut feststellen. Und das liegt deutlich unter dem, was man für einen Feld-, Wald- und Wiesenkometen erwarten würde. Aber es ist nicht großartig, immer wenn man nichts findet in der Physik, dann macht man entweder ein oberes Limit für irgendwas fest oder ein unteres Limit. Man sagt eigentlich nie, oh, wir haben nichts gefunden, sondern es gibt ein Upper Limit. Und ich so, okay. Also macht ja Sinn, warum man das macht, aber ich... Ein Negativbeweis ist meistens schwierig, ne? Ja. Ja, also Oumuamua ist ein interstellares Objekt, zeigt aber kein kometenhaftes Verhalten, was für sich vielleicht nicht so ungewöhnlich ist, denn auch unsere Kometen bilden nicht alle einen ausgeprägten Schweif. Es gibt auch welche, die machen es nicht. Es gibt übrigens auch Asteroiden, die bilden Schweife aus, ein anderes Thema. Also nicht ungewöhnlich, nicht ganz ungewöhnlich, wenn da nicht noch die folgende zweite Merkwürdigkeit in diesem Zusammenhang wäre oder meine fünfte. Und die lautet so, warum zum Henker wurde Oumuamua an der Sonne schneller? Ah ja, die Sonnensegel. Genau. Hypothese. Genau. Also, was genau bedeutet das? Wenn man sich seine Geschwindigkeit relativ zum Abstand von der Sonne anschaut, ja, da stimmte nämlich was nicht. Normalerweise ist es so, wenn ein Objekt auf einer exzentrischen Bahn, also einer sehr weit erstreckten Bahn, zur Sonne hinfliegt, wird er schneller. Ne, dann geht er über seinen sonnennächsten Punkt, ist das Tempo in der Regel maximal und dann entfernt er sich wieder von der Sonne und dann wird er wieder etwas langsamer mit der Zeit. Und Oumuamua tat etwas anderes. Sein Tempo deutet auf eine zusätzliche Beschleunigung nach dem Vorbeiflug hin, die dann quadratisch zum Abstand wieder abnahm. Ich frage dich jetzt nicht nach den Details, warum das so ist, wie man das überhaupt wissen kann, weil ja Oumuamua sowieso erst entdeckt wurde, nachdem es schon längst einmal um die Sonne rum war. Aber Es ist eine Beschleunigungskomponente. Man hat ihn, ich glaube, mehrere Wochen nach dem sonnennächsten Punkt beobachtet und da war die noch nicht wieder auf Null gefallen und man hat sie sozusagen in der Entwicklung beobachtet und dann zurückgerechnet. Ne? Also so stelle ich mir das vor. Also man hatte ja schon so ein bisschen Beobachtungszeit, einige Wochen. Und was war das für eine Beschleunigung? Man spricht da auch von einer nicht-newtonischen Beschleunigung, also einem Verhalten, das nicht voll durch die Gravitationsgesetze erklärt wird. Und das bedeutet nicht automatisch Star Trek-Technologie, denn so ein Verhalten kann einfach natürlich auftreten, nämlich bei Kometen. Und auf einem Kometen, der der Sonne nahe kommt, sublimiert Eis. Es gibt eben diese Ausbrüche auf der Oberfläche. Es bildet sich zeitweise diese Koma, also die dünne Atmosphäre und der Schweif. Und so ein aktiver Komet ist eigentlich so eine Art natürliche Rakete. Und tatsächlich war Oumuamua auch vergleichsweise hell, was für einen Kometen spricht, aber leider zeigte er eher eben weder Koma noch Schweif, denn beides hätte man bei diesem 30-Stunden-Beobachtungsmarathon des Spitzer Weltraumteleskops gesehen. Tja, also, wenn er keinen Schweif hatte, stellt sich die Frage, wie zum Henker soll man das erklären, dass er trotzdem zeitweise schneller gewesen ist oder geworden ist? Und das ist tatsächlich nicht so einfach ohne außerirdisches Segel, aber es geht. Dazu kommen wir aber später. Okay. Ich hab so Angst, also ich glaube, ich weiß ja wie, hoffentlich, wie es ausgeht, aber ich habe so Angst, dass du dann mir das jetzt alles erzählst und am Ende sagst, es waren Aliens. Wait for it. Ich strick schon immer enger vor lauter Anspannung. So, ah! Keine Maschen verlieren. Wenn das Oberteil am Ende zu klein ist, Karl, dann ist das, ja, genau. Weißt du, an wen ich mich wende. Okay, also. Avi Löb, ja. Also, letzte Merkwürdigkeitsfrage noch. Noch so eine Kleinigkeit, nämlich die Frage, woraus besteht die Oberfläche von Oumuamua eigentlich und warum war da kein Eis, das in Gas verwandelt werden konnte? Ne? Das hängt so ein bisschen mit der davor zusammen. Da gibt es tatsächlich ein paar Ideen. Also vielleicht ist Oumuamua mal nah an einer Supernova vorbeigeflogen. Finde ich interessant. Ja, Supernova. Zuerst an einer Supernova und dann auch noch ums Sonnensystem, weil warum nicht? Warum nicht, ja. Ich meine, Supernova passieren. In der Erdgeschichte gibt es ja auch Vermutungen, dass da durchaus mal Einwirkung aufs Leben passiert ist und wenn so ein Objekt viele Millionen bis 100 Millionen bis Milliarden Jahre durch die Milchstraße fliegt, ja, warum soll er nicht auch mal an so einem Ding vorbei, an so einer Explosion vorbeikommen? Und die Helligkeit von Supernovae liegt ja kurzzeitig über der Leuchtkraft ganzer Galaxien und wenn da ein interstellares Objekt eben ein paar Lichtjahre entfernt vorbeifliegt, ist es tatsächlich so, die Strahlung wäre so intensiv, dass schon mal ratzfatz das oberflächliche Eis komplett verdampft worden wäre. Ja. Es gibt noch eine andere Möglichkeit und die ist, wir schauen uns mal unsere eigene Oortsche Wolke an, beziehungsweise die Kometen, die von dort kommen. Und ist da denn alles eisig? Ja? Und tatsächlich ist das nicht so. Also es gibt schweiflose Kometen, die wahrscheinlich auch noch nie an der Sonne vorbeigeflogen sind oder nicht oft, aber die darauf hindeuten, dass diese Objekte von unserer Oortschen Wolke kommen. Unter denen gibt es tatsächlich einige wenige sehr trockene Objekte. Ne? Also hier geht es wieder um Wahrscheinlichkeiten. Das spricht so ein bisschen dagegen, dass ausgerechnet Oumuamua so einer ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht null. Ja? Also schon denkbar. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Vielleicht besitzt Oumuamua eine besonders dicke Kruste und ein noch unbekannter Prozess, der die Sublimation dauerhaft verhindert. Ja? Das wäre natürlich auch denkbar. Das erklärt aber dann wiederum nicht die Beschleunigung. Genau. Also Zusammensetzung ist unklar, aber immerhin gibt es ein paar Erklärungsansätze, also es ist nicht alles völlig merkwürdig, aber der Zusammenhang mit der Beschleunigung ist nach wie vor komisch. So, und jetzt komme ich zu einem Punkt, ich habe den überschrieben mit Oumuamua, kann man ganz natürlich erklären. Ja. Okay, ohne Aliens und Sonnensegel. Bitte. Ja, genau, aber mit so ein paar Fußnoten. Aber ich fasse es nochmal kurz zusammen, ne? Also erstens ist merkwürdig, dass wir ihn so schnell gefunden haben, denn das deutet darauf hin, dass da unrealistisch viele solcher Objekte rumsausen. Zweitens ist es unklar, wo er hergekommen ist. Drittens hat er eine merkwürdige Zigarren- oder Pfannekuchenform, die wir ihn jetzt vorgesehen haben. Viertens entwickelt er keinen messbaren Kometenschweif. Fünftens, was umso merkwürdiger ist, weil er gleichzeitig eine nicht-newtonische Beschleunigung zeigte, was für einen Komet mit Schweif spricht. Sechstens, woraus seine Oberfläche besteht, ist auch nicht so klar. Und dann kann man natürlich sagen, das ist da so viel ungewöhnlich, dass man durchaus auch zu außergewöhnlichen Erklärungen greifen kann. Ich sage das ganz wertfrei, ne? Eine andere außergewöhnliche Erklärung wäre eben dieses außerirdische Raumschiff, eine Boje, eine Sonde und irgendein anderes Alien-Weltraumschrottstück mit einem Sonnensegel. Über all diese Dinge spekuliert Avi Loeb ausgiebig und zwar weniger in seinen Papern tatsächlich als in seinem populärwissenschaftlichen Buch von 2021 mit dem Titel Außerirdisch. Ich glaube, das ist das einzige Buch, was ich je rezensiert habe, ohne es zu Ende zu lesen. Ich habe das auch in der Rezension thematisiert, dass ich das leider Gottes nicht geschafft habe, aber ich habe es tatsächlich nicht. Ja, doch, das war dieses Buch. Ja, alles klar. Ja, ich habe es zu Ende gelesen. Was? Warum? Naja, ich musste mich ja auch vorbereiten. Ja. Du bist ein größerer Mensch mit niedrigem Blutdruck als ich. Es war nicht leicht, kann ich dir sagen. Ja, es gibt, um das jetzt noch dazu zu sagen, außerhalb der Arbeitsgruppe von Avi Loeb kaum seriöse Astronomen, die zu diesen Schlussfolgerungen kommen. Ja, du musst nicht kaum sagen, du kannst eigentlich sagen, gar keine. Also, oder? Ja. Also. Ich würde kurz über die anderen Astronomen reden, denn es ist interessant, ne? Also wir haben hier sozusagen so Messwerte, die man nicht so gut versteht und einige Widersprüche. Und was man jetzt machen muss, und das tut Avi Loeb letzten Endes auch, das tun aber auch andere, ist, dass man sich über Unknowns Gedanken macht. Also über Dinge, über die man einfach noch nicht nachgedacht hat, weil man noch kein anderes Objekt wie Oumuamua gesehen hat. Und da gibt es ein paar Ideen, wie man auf die Eigenschaften dieses interstellaren Objekts, wie man die Eigenschaften auch natürlich erklären kann. Und die Argumentation beginnt meistens so: Wir wissen und vermuten schon lange, dass es interstellare Kometen und Asteroiden geben muss, weil wir die Prozesse verstehen, die zum Rauswurf aus planetaren Scheiben oder Oortschen Wolken führen. Zum Beispiel Planetenmigration, die es ja auch in der Frühzeit unseres Sonnensystems gegeben hat. Siehe Astrogier Folge 72, Chaos zwischen jungen Planeten. Genau. Also die großen Planeten gewandert sind. Und die große Frage ist, ob es wirklich viel zu viele interstellare Objekte gibt, ne? Also die aus dieser ersten Merkwürdigkeitsfrage. Das ist keinesfalls klar, denn wir haben ja seit 2017 eben nur diese zwei gefunden, Oumuamua und Borisov, und vielleicht ist die Rate, mit der wir sie bisher sehen, tatsächlich großer Zufall. Ne? Dann ist da die Sache mit der Geschwindigkeit. Warum passt Oumuamua zu keinem unserer vielen Nachbarsysteme? Das ist auch gar nicht mal so ungewöhnlich, denn auch die Sterne der lokalen Gruppe, also der größeren Nachbarschaft der Sonne, haben sich längst von der Geschwindigkeit ihrer Entstehungszeit, ne? Sie sind ja alle irgendwie aus einer Gaswolke oder die meisten von denen aus einer gemeinsamen Gaswolke entstanden, und die haben sich von dieser Geschwindigkeit, die sie damals hatten, die damals sehr ähnlich war, vor 4, 5, 6 Milliarden Jahren entfernt. Und Avi Loeb argumentiert, dass Oumuamua sehr weit vom lokalen Ruhesystem entfernt ist, also von der mittleren Geschwindigkeit der Sterne in Sonnennähe, was ja dafür spräche, dass ihn jemand bewusst auf eine hohe Relativitätsgeschwindigkeit beschleunigt hat, jemand oder etwas. Aber vielleicht ist auch dieses abweichende Tempo gar nicht so ungewöhnlich, weil Oumuamua weicht zwar um 9 Kilometer pro Sekunde von dieser mittleren Sterngeschwindigkeit ab, aber die durchschnittliche Abweichung aller sonnennahen Sterne von diesem Ruhesystem liegt bei über 50 Kilometern pro Sekunde. Das heißt, die Schwankungsbreite zwischen den Sternen ist sehr groß, ne? Und da ist Oumuamua überhaupt kein Ausreißer eigentlich. Dann ist da noch die Frage mit dem Vorbeiflug an der Sonne und der zunehmenden schwer erklärbaren Geschwindigkeit bzw. Beschleunigung. Und diese Beschleunigung entspricht rein rechnerisch einem Masseverlust von 1 Kilogramm pro Sekunde, was ganz prinzipiell zu einem Kometen von Oumuamuas Größe passen würde, wenn er denn ein Komet war. Also das ist nicht außergewöhnlich. Wenn es ein Masseverlust war, entspricht das während der Beobachtung immerhin 10% der Masse von Oumuamua, die wie in einer Rakete oder in einem Kometenschweif weggeschleudert wurde. Man hat ja keinen Gasschweif und auch keinen Feinstaub gesehen, was aber überhaupt nicht heißt, dass die nicht da waren, sondern nur, dass man sie nicht messen konnte. Und eine Möglichkeit ist, und das klingt jetzt korinthenkackerisch, dass es kein feiner Staub war, sondern grober Staub. Und den kann Spitzer da nicht sehen. Denn feiner Staub erzeugt den Löwenanteil der Reflexion, den man im Teleskop sieht. Grober Staub ist dagegen quasi unsichtbar. Und tatsächlich gibt es Kometen, die solche Staubteilchen im gröberen Bereich von, grob heißt hier, 1 Millimeter bis runter zu einem Zehntel Millimeter absondern. Mhm. Aber leider bewegte sich Oumuamua in einer Distanz, in der man solchen Staub methodisch gar nicht feststellen konnte. Und jetzt habe ich nur über Staub gesprochen. Da sind ja noch die Gase. Und die häufigsten Kometengase sind tatsächlich Kohlenmonoxid und Kohlendioxid. Die konnte man mit Spitzer nicht spektroskopisch nachweisen, obwohl Spitzer sowas sehr gut sehen kann. Aber es gibt einige Gase, die lassen sich aus der Ferne eben so schwer nachweisen wie grober Staub. Dazu gehört zum Beispiel Wasserdampf. Man würde zwar erwarten, dass zuerst kohlenstoffhaltiges Eis verdampft, weil deren Sublimationspunkt liegt unter dem von Wassereis. Aber vielleicht hat Oumuamua aus irgendeinem Grund nie welches besessen, also kein CO und CO2. Oder er hat es schon vorher irgendwo verloren. Und immerhin kennen wir einzelne unserer eigenen Sonnensystemkometen, die sehr wenig kohlenstoffhaltiges Eis und dafür deutlich mehr Wassereis besitzen. Also, ja, denkbar. Oder ist es vorher an der Supernova vorbeigeflogen? Ja, die Supernova muss dann aber irgendwie was noch übrig gelassen haben. Ne? Ja. Es gibt noch ein paar abseitigere Theorien und ich spreche immer noch nicht, längst noch nicht von Alien-Technologie. Es gibt nämlich noch zwei Gase, die hier entwichen sein könnten und die man in der entsprechenden Entfernung und mit den verfügbaren Teleskopen nicht gesehen hätte. Eines davon ist Wasserstoff. Also nicht Wasser, sondern Wasserstoff. Mhm. Und die These ist, Oumuamua ist ein interstellar reisender Eisberg aus Wasserstoff. Denn Wasserstoffgas, das in Sonnennähe sublimiert, wäre mit den verwendeten Teleskopen im optischen Radio- und Zentimeterwellen- und Infrarotbereich nicht messbar gewesen. Warum das eine abseitige Theorie ist, ist recht schnell erklärt. Zwar ist Wasserstoff das häufigste Element des Universums und auch jeder Stern und jedes Planetensystem entsteht ja aus einer Wolke, die hauptsächlich aus Wasserstoff besteht. Allerdings müsste die Temperatur von festem Wasserstoffeis bei unter 3 Kelvin liegen, also unter minus 270 Grad Celsius, um nicht nur zu entstehen, sondern auch eine längere Reise zu überstehen und damit unter der Temperatur der kosmischen Hintergrundstrahlung. Unwahrscheinlich. Würde man denn denken, oder ist das wirklich, dass es ein massiver Klopper aus gefrorenem Wasserstoff ist oder dass es halt ein Klopper ist, wo gefrorener Wasserstoff drin ist? Zu dem Wasserstoff drinnen komme ich gleich noch. Diese Hypothese sagt tatsächlich hauptsächlich Wasserstoffeis. Und das Problem ist halt, ja, kälter als das umgebende Universum. Um sowas irgendwie herzustellen, also natürlich entstehen zu lassen, müsste man thermodynamisch ziemlich herumrödeln. Und da gibt es eine Idee, in der Worte wie Abschirmung vor elektromagnetischer Strahlung in einer dichten Staubwolke und adiabatische Expansion auftauchen. Und alles in allem weiß niemand, ob und wo solche Prozesse passieren und vor allem, haben wir halt nie zuvor einen frei fliegenden Wasserstoffeisberg gesehen. Also ich muss sagen, da klingen die Alien-Sonnensegel auf einmal einleuchtender als ein massiver Wasserstoffberg, der durchs Universum dümpelt. Jetzt argumentierst du wie Avi Loeb, das ist dir klar, ne? Ja, das tut mir, aber massiver, also ich würde, also gut, ich bin, wie gesagt, keine Expertin, aber ne, ich kann mir durchaus vorstellen, dass in irgendeinem Klopper so ein bisschen gefrorener Wasserstoff drin ist, der natürlich auch sublimiert, aber dass ein massiver Wasserstoff, also ein massives Objekt aus gefrorenem Wasser ist so ein bisschen far out. Also das ist, weil da allein die Gesetze der Physik, wie du selber sagst, kälter als die Mikrowellenhintergrundstrahlung, da sagt halt die Physik irgendwann nein. Also, aber ja, würde ich sagen. Aber ich habe noch eine andere interessante Hypothese und ich zitiere hier mal aus einer Studie. Alternative, also es ist ein Review, ne? Also die fassen hier diese Studie zusammen, um die es geht. Alternative Erklärungen, die den solaren Strahlungsdruck untermauern, legen nahe, dass Oumuamua eine niedrige Dichte hatte, die auf eine fraktale Aggregatstruktur zurückzuführen ist, die entweder durch die Entgasung eines kometenähnlichen Körpers vor seiner Entdeckung oder durch die Bildung eines sehr großen Aggregats aus eisigen Staubpartikeln entstanden ist. Und auf Hochdeutsch bedeutet das, Oumuamua könnte doch aus dem fluffigsten Zeug bestehen, das man sich nur vorstellen kann. Also irgendwelche exotischen fraktalen Schneeflocken, die mit sehr viel Hohlräumen zwischen ihnen zusammengepappt sind. Und das Ergebnis wäre, dass Oumuamua ganz natürlich das Sonnenlicht durch das Sonnenlicht angetrieben worden wäre und sozusagen ein natürliches Sonnensegel in Pfannkuchenform ist. Und die Frage ist, wie fluffig müsste dieses Material denn sein, damit alles zu den Messdaten passt? Und das hat ein Forscherteam ausgerechnet und das kam auf 0,0001 Gramm pro Kubikzentimeter. Und nur, damit du dir diese Zahl einordnen kannst. Ja genau, wie viele Nullen brauche ich, um das Vakuum des Weltraums zu kriegen? Also Kork, ja, also immerhin ein fluffiges Material, das auf Wasser schwimmt, ist noch 24.000 Mal dichter. Unsere Luft am Erdboden ist noch 120 Mal dichter. Und Aerografit, eines der leichtesten Materialien, was wir Menschen künstlich herstellen können, ist immer noch 20 Mal dichter. Oh Gott, über Aerografit habe ich, glaube ich, mal einen Beitrag gemacht. Da hatte ich das doch damals an der Uni. Aber irgendwie wurde mir auf einmal ein bisschen schlecht, als du Aerografit gesagt hast. Ich glaube, das war kein guter Beitrag. Aber ja gut, also. Also, sehr geringe Dichte. Und da sagen die Forscher selbst, naja, so richtig wahrscheinlich ist es nicht. Aber vielleicht kann man sich da spekulativ was überlegen. Irgendwas mit Ausgasungen und Körnern von Kometen, die sich sehr lose zusammenfinden und die, wenn sie existieren, den Vorteil hätten, dass man mit ihnen auch gleich erklären könnte, warum Objekte wie Oumuamua recht häufig sein könnten. Also diese erste Merkwürdigkeitsfrage beantworten. Denn sie würden ja dann quasi nichts wiegen und deswegen kann es auch viel mehr von ihnen geben. Okay. Ja, und hier sagt bei weitem nicht nur Avi Loeb, sondern auch einige andere Forscher, das ist schon sehr spekulativ. Zumal, wenn Oumuamua daraus besteht, müsste er sich an der Sonne eigentlich aufgelöst haben. Ja. Und wie bei den Wasserstoffgletschern ist da noch das Problem, dass wir sowas nie zuvor gesehen haben. Ja, und dann komme ich noch zu einer damit verwandten, ich hatte ja von zwei Eistypen gesprochen, eine damit verwandte Hypothese, aber eine, die nicht ganz so spekulativ ist. Und auch diese Idee sagt, Oumuamua ist ein Eisberg gewesen, allerdings einer aus Stickstoffeis. Ah. Weil Stickstoffeis gibt es immerhin auf einzelnen Objekten unseres Planetensystems, zum Beispiel auf dem Neptunmond Triton oder auf dem Pluto in der herzförmigen Region Sputnik Planitia. Und nun könnte man sich ja vorstellen, dass irgendwo auf einem fernen Sternensystem mal ein großer Einschlag stattgefunden hat, auf einem Mond oder einem Zwergplaneten und dabei einen relativ großen homogenen Block Stickstoffeis auf Nimmerwiedersehen in den interstellaren Raum geschickt hat. Und warum ist das eine Erklärung für Oumuamua? Weil auch ausgasendes Stickstoffeis bei den verwendeten Teleskopen quasi unsichtbar gewesen wäre. Und schön an der Hypothese ist wirklich, wir brauchen keine exotischen Stoffe zu postulieren. Und es muss nicht kälter sein als der kosmische Mikrowellenhintergrund. Ja. Ist super. Man kann die Materialien nehmen, die wir auch kennen. Aber auch hier ist tatsächlich die Wahrscheinlichkeit leider etwas im Weg, denn wir kennen zwar einzelne Kometen, in denen Stickstoff nachgewiesen wurde, aber das ist ein äußerst winziger Teil aller Kometen unseres Sonnensystems, während die meisten Kometen aus der Oortschen Wolke zum Beispiel sehr viel gewöhnlichere Eissorten besitzen, zum Beispiel hauptsächlich CO und CO2. Aber da wäre es eben ein ziemlich großer Zufall, wenn gerade unser erster interstellarer Komet so ein Stickstoffexot ist. Aber ausgeschlossen ist es nicht, nur halt leider auch recht unwahrscheinlich. Also die Kurzfassung lautet doch eigentlich, wir wissen es nicht, oder? Wir wissen es nicht, ja, wir stochern halt. Ja. Und ich komme jetzt noch zur allerneuesten Theorie. Ich habe gestern noch mal geguckt, was du zu dem Thema schon getan hast. Ich glaube, du hast darüber schon geschrieben bei Spektrum. Zu Oumuamua. Ja. Ja. Und diese Theorie, Hypothese ist eigentlich das richtige Wort, ne? Die wurde immerhin für so herausragend gehalten, dass sie in Nature veröffentlicht wurde. Die Sache mit dem Stickstoff. Das ist jetzt eine Kombination, nämlich erdacht wurde die von Jennifer Bergner von der University of California, Berkeley und Daryl Seligman von der Cornell University und die sagen, dass Oumuamua vielleicht doch aus normalem Wassereis besteht, aber dieses Wassereis ist so lange im interstellaren Raum von kosmischer Strahlung und hochenergetischen Photonen beschossen worden, dass diese Wassermoleküle zum Teil zerbrochen sind. Und von diesem zerbrochenen Wasser blieben dann vielleicht tief in seinem Innern Wasserstoffmoleküle bestehen, in so einer Matrix aus altem Wassereis. Und als dann Oumuamua der Sonne nahe kam, hat das Wassereis Risse bekommen und dann ist vor allem dieses Wasserstoffgas freigesetzt worden, das wir dann nicht gesehen haben, weil eben ja dieser Wasserstoff nicht so gut nachzuweisen ist. eine Voraussetzung für diesen hypothetischen Prozess ist, dass dieser Komet zur Entstehung des Wasserstoffgases sehr kalt war, also unter 10 Kelvin, aber eben tatsächlich ein kleines Stück wärmer als das, was man für diese Wasserstoffgletscher bräuchte. Und vor allem ist man über der Temperatur des Universums immer gut. Immer gut, kann nie schaden. Und für die Speicherung dieses Wasserstoffs hätte es sogar deutlich wärmer sein können, also 140 Kelvin minus 133 Grad Celsius auf dem Weg dann durch den interstellaren Raum wäre dann auf Dauer auch kein Problem gewesen. Dazu kommt, dass gerade die galaktische kosmische Strahlung, in der ein solcher Komet ja lange gebadet hätte, sehr tief eindringen kann, nämlich einige Dutzend Meter unter die Oberfläche. Also das spricht auch für diese Hypothese. War es jetzt so, also ist Oumuamua ein Wassereiskomet mit in der Tiefe zu Wasserstoff gespaltenem Wassereis? Können wir leider nicht sagen, aber diesen Prozess müsste man tatsächlich auch erstmal noch experimentell und durch Beobachtung nachweisen. Also auch da stehen wir am Anfang und können nicht so richtig einschätzen, wie wahrscheinlich das ist und ob es überhaupt stattfindet. Jetzt bin ich schon relativ lange, aber jetzt komme ich eigentlich nur noch dazu zu sagen, das ist jetzt 7 Jahre her. Viele der Hypothesen, die ich dir geschildert habe, sind in den ersten Jahren nach der Entdeckung publiziert worden, mit Ausnahme der letzten Hypothese, die ist tatsächlich vom letzten Jahr, 2023. Und alles zusammen kommen wir jetzt vor allem noch zu der Frage, sind wir in den letzten 7 Jahren irgendwie schlauer geworden? Über Oumuamua. Über Oumuamua im Speziellen und was wir darüber vielleicht auch im Besonderen oder im Allgemeinen lernen können. Es ist erstaunlich viel geschrieben worden, also es beschäftigen sich viele Planetenforscher und auch ein gewisser theoretischer Physiker von der Harvard University mit dem Objekt, das nur eine sehr schnelle, sehr kurze Stippvisite in der Nähe der Sonne gemacht hat. Eine weitere große Frage ist, können wir oder sollten wir überhaupt irgendwelche verallgemeinernden Schlüsse daraus ziehen? Das fragte zum Beispiel Aaron Doe von der University of Hawaii schon direkt nach der Entdeckung von Oumuamua und ich zitiere ihn: With only one detection, any inferred rate carries intrinsic uncertainty. Also mit einem Objekt, einem Messwert hat jede daraus abgeleitete Rate, wie viele dieser merkwürdigen Objekte es überhaupt gibt, einen großen Fehlerbalken. Ich glaube, an einem Punkt kann man sowieso keinen Fehlerbalken so richtig anlegen. Nee, du kannst eben an einem Punkt keinen Fehlerbalken anlegen. Genau. Mich erinnert das ein bisschen, also ich meine, das ist anders gelagert, aber das ist tatsächlich ein Punkt, das erinnert mich an die Entdeckung von Pluto damals. Dann wurde Pluto entdeckt und dann hat man gesagt, oh ja, das ist der gesuchte 9. Planet im Sonnensystem. Und erst Jahrzehnte später hat sich herausgestellt, dass Pluto eins von tausenden Objekten sind, die genauso sind. Ne? Und das und halt kein Planet, sondern so ein TNO, so ein transneptunisches Objekt ist. Und das ist halt so, ja, eine Stichprobengröße von 1. Ist tatsächlich schwierig. Wobei ich natürlich auch verstehen kann, dass man natürlich anfängt zu spekulieren und sich zu überlegen. Aber ja, das tun ja auch irgendwie die meisten. Ne? Also ja. Und die große Frage ist, war es einfach Zufall? Ne? Und da hieß es ja am Anfang, die Pan-STARRS-Teleskope haben Oumuamua recht schnell gefunden. Warum sollte ausgerechnet da so ein Sonderling auftauchen, den es nur einmal gibt? Und deswegen hofft man jetzt auf weitere Funde. Und da gibt es einige Anlässe, dass man die auch erwarten kann. Und das ist eigentlich hier die spannende Botschaft, finde ich. Denn es gibt ja dieses neue US-Teleskop, das Vera-Rubin-Teleskop in Chile mit einer absurd großen Kamera, nochmal viel größer als die von Pan-STARRS, ja. Das jetzt endlich, also die bauen schon einige Zeit, ab 2025 den Südhimmel nochmal viel genauer beobachten wird, als Pan-STARRS auf Hawaii das konnte. Es gibt Schätzungen, dass mit dem Vera-Rubin-Teleskop mehrere solcher Objekte pro Jahr gefunden werden. Und dann hätten wir wirklich eine Statistik und vertrauenswürdige Fehlerbalken. Und wir können sagen, war Oumuamua ein Ausreißer oder gab es da irgendwelche beobachtungstechnischen Artefakte, ja, die uns vielleicht irgendwas haben übersehen lassen oder fehlinterpretieren lassen. Ideal wäre natürlich auch mal zu einem dieser neu entdeckten interstellaren Objekte hinzufliegen, was herausfordernd ist, weil man ja im Moment der Entdeckung meist nur ein paar Wochen hat, bevor es wieder aus dem Sonnensystem herausgerauscht ist. Aber es gibt ja tatsächlich schon eine Mission, die sowas dennoch könnte, nämlich die ESA plant ja für 2029 die Raumsonde Comet Interceptor, die an einem Lagrange-Punkt an der Erde geparkt werden soll und dort warten soll, bis ein spannendes Objekt vorbeikommt. Das heißt, interstellare Objekte, ob Kometen, Asteroiden, Wasserstoffeisberge, Stickstoffeisberge, Raumschiffteile oder was auch immer, von denen werden wir in Zukunft in den nächsten ein, zwei Jahrzehnten definitiv häufiger hören und sicher auch deutlich schlauer werden. Und hoffentlich ein Foto haben. Dann würde sich auch klären, ob das Ding jetzt, vor Oumuamua nicht mehr, aber dann weiß man, ob es geformt ist wie eine Zigarre oder wie ein Pfannkuchen. Ich sag's einfach Pfannkuchen. Ja, das wäre schön. Und hier könnte ich jetzt meine Folge enden, aber ich ende sie noch nicht. Und Franzi, du musst jetzt deine Maschen festhalten. Geht jetzt um Abilöb? Apropos außerirdische Raumschiffe. Was ich für heute eigentlich vorgehabt habe, war Abilöb nur ganz am Rande zu erwähnen. Und ich glaube, bis jetzt ist es mir gelungen. Und ich finde auch das Rätsel um die Beschaffenheit von Oumuamua ist ja an sich schon ziemlich spannend. Aber so richtig an ihm vorbeigekommen und seiner Arbeit bin ich auch nicht. Und auch wenn das vielleicht in dieser Folge nicht so klingt, finde ich es tatsächlich immer noch ziemlich schwer, eine Haltung zu ihm zu entwickeln. Denn einerseits ist er ja immer schnell mit seinen Alien-Hypothesen, gerade in öffentlichen Vorträgen und in dem, was er populärwissenschaftlich tut. Andererseits schreibt er mit seinen DoktorandInnen und Postdocs Papers, die gepeer-reviewed werden, und setzt sich darin mit wissenschaftlichen Gedanken, mit Rechnungen, mit Modellen, mit seinen Kollegen auseinander. Und manche sagen auch, Loeb ist eigentlich schon immer, und er ist ja schon länger im Feld unterwegs, ja, und ist ja theoretischer Physiker, hat ganz andere Sachen früher gemacht. Er war immer aber ein totaler Querkopf. Aber ein sehr cleverer, der zum Beispiel in den 90er und 2000er Jahren viele gute Vorhersagen zur Plasmaphysik und Kosmologie gemacht hat, von denen sich viele heute bewahrheitet haben, die man dann später nachgewiesen hat. Und da dachte ich mir, wäre es doch eigentlich fair, ganz am Ende zu meiner Folge zu Oumuamua einfach mal Avi Loeb selbst Gelegenheit zu geben, zu sagen, was er heute 7 Jahre nach der Entdeckung denkt. Und das habe ich getan. Denn wie es der Zufall wollte, war Avi Loeb Mitte Juli, also jetzt von unserem Aufnahmezeitpunkt letzte Woche, auf einer Konferenz in Mainz. Und da habe ich ihn angeschrieben und wir haben uns verabredet. Und er hat sich dann direkt nach seinem Vortrag richtig viel Zeit genommen und wir haben uns über eine Stunde unterhalten. Und das Interview habe ich für eine andere Recherche geführt, aber ganz am Ende habe ich ihn exklusiv für AstroGeo gefragt, wie er denn heute dazu steht. Immerhin 7 Jahre nach der Entdeckung von Oumuamua, nach all diesen publizierten Hypothesen von ihm und seinen Kollegen, also dem gesamten Forschungsfeld. Also was glaubt er denn wirklich, was am wahrscheinlichsten war? Und es gibt von ihm eine kurze und eine lange Antwort, die ich dir mitgebracht habe. Und ich würde dir gerne beide vorspielen. Und hier kommt erstmal die kurze. What is your idea now, after 7 years, what Oumuamua really was? I wrote the paper saying maybe it's broken pieces of Dyson spheres because there is this concept of that Freeman Dyson pioneered about 60 years ago where civilizations may harvest as much light as possible from their star by building basically a floating sails above the star so that they capture the light. But when the that kind of mega structure is bombarded by asteroids, it will be broken apart. Ja, das war die kurze Antwort. Das war keine Antwort. Du hast ihn gefragt, was er darüber denkt. Und er hat gesagt, ja, ich habe das Paper damals geschrieben über das und das. Nee, aber es ist, glaube ich, er bezieht sich auf eine neue Idee. Ja, also er antwortet auf die ganzen Spekulationen mit einer neuen eigenen Spekulation, die das Ganze nochmal weiter dreht. Also wir hatten neulich einen Kommentar, dass wir englische O-Töne zu selten übersetzen. Insofern mache ich das mal nochmal kurz. Ich denke zwar, wir machen es meistens, aber er referenziert hier auf eine Idee, die er kürzlich hatte. Und ich glaube, es ist kein Paper, was er geschrieben hat, sondern das ist ein populärwissenschaftlicher Text in dem Fall, dass es der Teil einer Dyson-Sphäre ist und dass es eine Hypothese von Freeman Dyson vor über 60 Jahren, dass eine sehr weit entwickelte Zivilisation eine Struktur um einen Stern baut, die diese Sonnenenergie weitgehend aufnimmt, um sie selber zu verwenden. Und wenn so eine Struktur irgendwann kaputt geht, weil sie nicht gewartet wird, dann gibt es halt sehr viele so dünne Strukturen, die in alle Richtungen davon geblasen werden von dem Stern. Und genau, wenn es mal solche Zivilisationen gab, sagt Avi Loeb, dann ist es ja nicht so unwahrscheinlich, dass sowas mal vorbeifliegt. Ja? Setzt natürlich voraus, dass es mal jemand getan hat, also dass es solche Zivilisationen gab, die es gemacht haben. Und er bringt hier, finde ich auf jeden Fall interessant, eine weitere Spekulation mit ins Rennen, womit er sagt, er hält es definitiv noch für denkbar oder sogar wahrscheinlich, dass Oumuamua ein künstliches Objekt war. Allerdings liegt das vor allem ja daran, und das liegt es vor allem daran, und das sagt er mir gleich noch in der längeren Antwort, dass er nach wie vor nicht davon überzeugt ist, dass Oumuamua ein natürliches Objekt gewesen sein kann. Und da gab es zuletzt ja diese Hypothese von Jennifer Bergner und Daryl Seligman von 2023 mit diesem Wasserstoff, der sich aus Wasser gebildet hat. Mhm. Und hier sagt Avi Loeb, eine schöne Idee, aber die beiden haben leider übersehen, dass die Evaporation des Wasserstoffs aus diesem Kometen die Oberfläche von Oumuamua stark gekühlt hat. Und zwar über, hätte, also wenn es so war, und zwar über 1 Million Mal stärker als die von, wie die Sonne ihn hätte erwärmen können. Und dann funktioniert das eben nicht mehr als Antrieb, ne? Also oder als Schweifbildungsprozess, weil zu wenig Wasserstoff freigesetzt worden ist. Ich kann nicht beurteilen, ob dieses Gegenargument stichhaltig ist. Es ist publiziert worden. Es gab von den Autoren der ursprünglichen Hypothese keine Erwiderung dazu. Ich habe aber noch ein anderes Paper gefunden, was auch diese Hypothese von 2023 mit anderen Argumenten auseinandernimmt, nämlich, dass dabei gar nicht so viel Wasserstoff frei werden könnte. Also da gibt es tatsächlich wohl berechtigte Kritik, soweit ich das nachvollziehen konnte. Und damit erklärt sich vielleicht diese Linie von Avi Loeb, ja, warum er der Arbeit der Kollegen gegenüber weiterhin skeptisch ist. Und steckt dann auch in der langen Antwort. I'm just curious to figure it out and, you know, if it ends up being a hydrogen iceberg, so be it. We learn something new. The point is, we've never seen a hydrogen iceberg. We don't know if nature produces it. It was proposed and then people said, yeah, that's the story. But then we show that hydrogen icebergs are not viable, and then someone else suggested nitrogen icebergs, and we showed that that is not viable. There is not enough solid nitrogen on the surfaces of Pluto-like planets in the Milky Way to make a big enough population. So then someone else suggested maybe it's a dust bunny, you know, a collection of dust particles loosely bound that are pushed by reflecting sunlight. And the problem with that is when it comes close to the sun, it will not maintain the material strength to keep it together, simply because the needed density of this fluff of dust is about 100 times less dense than air. So that's difficult to imagine how it would survive. So there are all these suggestions of objects of a type that we've never seen before. And I say, given that, we should leave the artificial origin on the table, which many of my colleagues resist. And once we have more data from the Rubin Observatory and the Webb Telescope, my hope is we'll figure it out. Also, Avi Loeb sagt, ich find ihn hier ein bisschen differenzierter. Er sagt nicht, es war sicher ein Objekt, das Außerirdische gebaut haben, aber würde gern diese Option auf dem Tisch behalten. Und letzten Endes hat er alles zusammengefasst, was ich in dieser Folge erzählt habe. Er sagt auch, was wir brauchen, sind mehr Daten, zum Beispiel vom Rubin-Teleskop. Und wenn Rubin, wie erwartet, mehrere interstellare Objekte pro Jahr findet, könnte man diese Objekte dann mit dem James-Webb-Teleskop sehr viel genauer anschauen, als es noch 2017 möglich war, als Webb noch nicht im Orbit war. Und wenn es nun ein Wasserstoffeisberg ist oder was anderes, dann wäre Avi Loeb damit auch einverstanden, und ja, Oumuamua ist weg, liebe Franzi, weshalb auch meine Geschichte hier endet. Unsere Versuche, diese seltsamen interstellaren Objekte wie Oumuamua zu finden und besser zu verstehen, die haben aber gerade erst angefangen. Danke dir. Sind alle Maschen noch drin, richtig, wie es gehört? Ich glaube, ich habe tatsächlich enger gestrickt. Das muss ich wahrscheinlich abnehmen, damit ich in das Shirt passe, aber ist okay. Oh. Ja. Ja. Nein, danke Karl für die Geschichte, aber ich kann natürlich auch nicht, ich habe eine dezidierte Meinung zu Avi Loeb und seiner Forschung, die nicht jugendfrei oder podcast-tauglich ist. Das macht es so ein bisschen schwierig. Also ich könnte jetzt auf einen riesen Rant gehen, aber zu dieser Geschichte, das sind nur zwei Punkte, dass viele der Fachartikel, die aus der Forschungsgruppe von Avi Abraham Loeb kommen, schlagen immer nur auf Archive auf diesem Preprint-Server und werden dann auch oft nicht veröffentlicht in einem richtigen Fachjournal. Also sie sind auch nicht peer-reviewed dann. Aber, das ist das, aber einige schon. Also es einige ist, schon, ja, nein. Einige ja. schon, natürlich, aber eine große Anzahl dieser starken Opinion-Pieces, nicht nur zu Oumuamua, sondern auch zu anderen Themen mit ist eben so. Zu seinem längeren Erklärung kann ich nur sagen, natürlich hat er recht, wenn er sagt, wir haben auch solche Objekte noch nicht beobachtet oder nicht genug. Also ob das jetzt ein Stickstoff-Eisberg ist oder ein Wasserstoff-Eisberg oder sowas. Und wo ich halt dann sage, oder wo meine Argument wäre, ja gut, wir haben weder eine fortgeschrittene Zivilisation noch jene Dyson-Sphäre beobachtet. Also das eine ist jetzt ein bisschen mehr far out als das andere. Und zu guter Letzt ist das auch schön, dass er sich genauso wie alle anderen auf das Rubin Observatory freut, was wirklich dringend notwendig ist. Aber er mit der Hypothese, in Anführungszeichen, dass es ja auch Aliens gewesen sein könnte, jetzt zu diesem Zeitpunkt schon super viel Geld verdient hat und auch ein ganzes Buch darüber geschrieben hat und das auch dementsprechend vermarktet hat. So, also er hat sein Geld verdient, ne? Und wenn das dann hinterher was ganz anderes war, dann ist es total Wumpe. Aber es macht halt einen Unterschied, ob ich natürlich dann auch die wissenschaftliche Debatte in Fachartikeln fortführe. Natürlich wird das von den Medien auch aufgegriffen, aber da ist halt ein Unterschied zwischen wissenschaftlichen Hypothesen, die natürlich auch kritikwürdig sind, und ich schreibe ein populärwissenschaftliches Buch darüber, wo ich Aliens draufschreibe. Ne? Also das sind einfach ein unterschiedlicher Umgang mit einem Thema. Also ich glaube, in meinem Kopf ist Loeb so eine Art Wissenschaftspopulist, weil er so nach innen schon sinnvolle Wissenschaft macht und ja auch bisher getan hat, also bis 2017. Das hat sich so ein bisschen geschiftet, glaube ich, tatsächlich. Also er hat ja jetzt auch sich so ein bisschen auf die UIP-Untersuchung gestützt, wo er irgendwie Geld einsammelt und so, ne? Also er hat auch durchaus vielleicht nicht unbedingt nur persönlich, sondern auch mit seinem Forschungsfeld da irgendwie, was er da etabliert, so außerhalb anderer akademischer Strukturen vielleicht einen gewissen Vorteil. Aber ich glaube, er redet auch in die Wissenschaft ein Stück weit anders, als er zur Öffentlichkeit redet. Ja? Und das ist ein Stück weit auch unlauter. Ne? Also wie laut und überzeugt er über diese außerirdische Hypothese redet in der Öffentlichkeit, steht nicht direkt im guten Zusammenhang zu dem, was in seinen Papern ist, wo es zumindest vorsichtiger formuliert ist meistens. Also ich fand dieses erste Paper, was das ja alles ins Rollen gebracht hat, da ein Jahr nach der Entdeckung von Oumuamua, da taucht es ja wirklich am Ende eigentlich auf. Ne? Und er überlegt da mit seinem Co-Autoren vor allem, ja, was kann das gewesen sein, was diese Beschleunigung da ausgelöst hat. Ne? Also zu dem Zeitpunkt war halt noch alles normal. Und dann beschreibt er auch, wie dann ja so eine Medienwelle losging plötzlich, ne? Nachdem er dieses Paper veröffentlicht hat. Ja, da kann man ihm vielleicht Naivität vorwerfen, aber oder so, ne, dass er vielleicht damit nicht gerechnet hat. Aber diese Welle reitet er halt auch seitdem. Ne? Es ist einfach ein Thema, was sich unglaublich gut verkauft und in die Öffentlichkeit tragen lässt. Und das tut er halt. Ja, aber ich finde es, also ganz abgesehen davon, dass es letztendlich pseudowissenschaftlicher Clickbait ist, den seine Forschungsgruppe und er da produzieren und propagieren, finde ich es auf einem, es ist ein großes Wort, aber ich finde es tatsächlich gefährlich. Also natürlich, davon hängt das nicht der Weltfrieden ab, ob irgendwelche Wissenschaftler behaupten, dass irgend so ein Trumm, was da mal vorbeigeflogen ist, von Aliens war oder nicht. Aber für die Wissenschaft als Ganzes, weil ich finde es tatsächlich gefährlich. Weil das zieht diese ganze Debatte und auch wissenschaftlichen Diskurs und so in Richtungen, da gehört das eigentlich nicht hin. Und das hat natürlich auch mehr, ne, du kannst ja auch die ganze Metaebene, natürlich springen die Medien darauf auf, aber Medien springen ja auch darauf auf, weil man halt erstmal sieht, dass, Mensch, das ist aber ein Physikprofessor von Harvard. Harvard University ist die beste Universität der Welt. Natürlich nimmt man das eher ernst, als wenn jetzt, ich sag mal, eine Postdoc XY aus der Universität von Hintertupfingen so ein Paper auf Archive veröffentlicht. Ne? Also das hat sofort eine ganz andere Strahlkraft. Und deshalb finde ich das unterm Strich tatsächlich extrem kontraproduktiv. Ja und nein. Also ich sehe deinen Punkt. Aber wenn man dann auf so Veranstaltungen ist, wie jetzt da in Mainz, das war auch keine wissenschaftliche Konferenz, sondern so eine Art TED-Talk-Veranstaltung zweitägig, wo viele sehr unterschiedliche Leute unterwegs waren, nicht nur Wissenschaftler. Und da sieht man halt, da gibt es viele junge Leute, die ihn vergöttern, ja, die irgendwie, wenn sie noch jünger sind, vielleicht auch anfangen, Physik zu studieren, weil er einfach wahnsinnig inspirierend ist für sie. Und insofern würde ich sagen, gibt es auch einen positiven Effekt. Und wenn du sagst, pseudowissenschaftlich, er ist so auf der Grenze, ne? Also ich finde, er ist ja jetzt keiner, der Wasser mit Gedächtnis verkauft, ja, was totaler Quatsch ist, sondern er sagt ja, wir müssen das wissenschaftlich untersuchen, wir müssen halt nur die richtigen Daten haben. Und er sagt nicht, das waren Aliens, sondern wir müssen es halt für möglich halten. Ne? Die Argumentation finde ich perfide. Ich finde es wirklich perfide. Ich finde es gefährlich, weil damit verwässerst du es eben. Weil das ist ja natürlich, wenn er sich jetzt in Interviews hinstellt und sagt, oh, wir müssen warten und blü und bla, damit hat er vollkommen recht. Aber ich meine, die ehrliche Antwort auf diese gesamte Oumuamua-Geschichte ist, das ist ein Objekt, das haben wir, 4 Wochen lang beobachtet. Es war besser als einmal da. Natürlich auch jegliche Modelle, die wir jetzt über die Eisberge oder was es auch immer war, aufstellen, die sind so fehlerbehaftet, dass, und die Stichprobe so klein, dass wir noch nicht mal wissen, welche Fehler wir da gemessen haben. Vielleicht hat er auch Spitzer einen schlechten Tag oder wie gesagt, die Fehler oder aufgrund der taumelnden Bewegung. Du weißt es einfach nicht. Und das wäre ehrlich zu sagen. Und natürlich kannst du auch in wissenschaftlichen Publikationen so viel rumspekulieren und Modelle entwerfen oder sowas. Aber unehrlich ist es. Und wie gesagt, ich finde es wirklich gefährlich zu sagen, ah ja, wir müssen auf die Methoden der Wissenschaft warten. Natürlich bin ich dafür offen, aber in der Zwischenzeit publiziere ich irgendwie ein Riesenbuch darüber, gehe auf eine Pressetour und halte meine Nase in jede Kamera, die nachfragt. Das ist das Gefährliche daran. Ja, bin ich bei dir. Also er in dem Sinne wird Wasser gepredigt und Wein gesoffen. Es wird davon profitiert. Und das ist das, was ich daran gefährlich finde. Tatsächlich, das ist meine Meinung, das mögen andere Dinge ansehen, aber ich habe auch was gegen so Personenkults. Ich fand es auch damals creepy, als ich während des Probestudiums Physik an der LMU ein paar Leute, die da mit mir bei diesem Probestudium waren, vor über 20 Jahren von Harald Lesch die Formelsammlungen signiert haben lassen. Ich habe mich dann gefragt, sind die noch fürs Abi zugelassen, wenn Harald Lesch drin unterschrieben hat, aber das ist jetzt nicht gefährlich oder creepy, ne? Aber das kommt da so rein. Aber das ist das, was ich damit eigentlich meine, was ich daran gefährlich finde. Dass wenn du vorne heraus sagst und auf Nachfrage, ja, natürlich müssen wir warten, aber in der Zwischenzeit. Also es ist so die Gratwanderung zwischen popularisieren, das ist das, was wir ja hier auch versuchen, und Populismus treiben und sozusagen selber auch davon profitieren. Es ist, kann ich auch nicht so ganz einschätzen, was der persönliche Vorteil von Loeb hier ist, ne? Oder ob er einfach das toll findet, ja, in diesem Rampenlicht zu stehen. Aber es ist nicht mehr nur alleine dieses, ich bin ein Wissenschaftler und will die Welt verstehen. Also das ist schon überhaupt deutlich, nicht. Deutlich mehr. Das ist mein erster Kontakt mit Avi Loeb, war tatsächlich für diese Oumuamua-Geschichte. Das war, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, es ist eine ganze Weile her, auf jeden Fall bevor er dieses Buch veröffentlicht hat, weil ich habe damals einen Artikel über Oumuamua geschrieben, kam natürlich auch über seine Paper, du kommst ja nicht drum rum. Und als Journalist habe ich mir gedacht, gut, ich möchte ja auch alle Sichtweisen irgendwie, ich möchte die abbilden und halt reden, habe natürlich eine Interviewanfrage geschickt. Da kam sofort eine Antwort, sehr freundlich, wo es hieß, ja, er schreibt da gerade ein Buch dazu und in einem halben Jahr, wenn es erschienen ist, meldet sich seine Publizistin bei mir wegen dem Interview. Und ich habe mir damals schon gedacht, ich bin überhaupt nicht böse, dass er mir das Interview gegeben hat, aber wo ich mir denke so, aber ich frage dich als Wissenschaftsjournalistin, als den Wissenschaftler, den Physiker Avi Loeb von der Harvard University, was du zu diesem wissenschaftlichen Paper, also, und dann kommt als Antwort, ich schreibe ein Buch dazu, da ist meine Buchpublizistin vom Verlag XY. Also der muss mir ja kein Interview geben. Das ist auch überhaupt kein Ding. Der braucht auch überhaupt nicht antworten. Das verstehe ich auch immer, ne? Aber so, und da habe ich gedacht, so. Er ist schon auf einer anderen Schiene unterwegs, ne? Das ist einfach eine andere Schiene. Ja. Und das ist wirklich keine, ich möchte das klarstellen, das ist keine persönliche Verschnupftheit, dass der mir kein Interview gegeben hätte. Er wäre ja willens gewesen. Oder dass ich sage so, oh, ich gönne ihm das nicht. Überhaupt nicht. Es ist nur so, naja, ich, also, hä? Das hat ja da nichts mehr mit Wissenschaftskommunikation zu tun oder irgendwie sowas, sondern es geht halt um Publicity. Und das ist auch okay, aber dann halt dann trotzdem immer, ne? Und das ist alles, es hat für mich alles ein, vielleicht abschließend ein Geschmäckle. Ja. Und gerade bei Oumuamua ist halt auch, finde ich, super einfach, da natürlich alles rein zu interpretieren, weil das ist ja sogar noch, Objekt ist ja sogar noch in unserem Sonnensystem, aber wir werden es nie wiedersehen, ne? Also du kannst aus diesen wenigen Wochen der Datennahme, da kannst du dich, wirst du dich auf Jahrhunderte lang, wenn du möchtest, darüber debattieren, was nun wirklich war. Und weil du es nie wissen wirst, kannst du auch nach wie vor sagen, ja natürlich lassen wir uns alle Optionen offen, höhö. Aber in der Zwischenzeit bin ich übrigens ganz stark für Option A. Das ist für mich nicht wissenschaftlich. Ja, ich meine, ich glaube, in dem Moment, wo wir eine Statistik haben über, also in dem Moment, wo wir, keine Ahnung, 100 interstellare Objekte gefunden haben, können wir jetzt sagen, war es ein Ausreißer. Und wenn es dann wirklich einer von 99 nur so komisch war, dann kann man vielleicht auch, also da wird es immer noch die geben, die sagen, natürlich war es ein Raumschiff, aber dann kann man besser mit Wahrscheinlichkeiten und Fehlerbalken argumentieren und mit Messungenauigkeiten. Ne? Aber das ist halt, Das ist ja allgemein was, diese Antwort, wir wissen es nicht und wir können es nicht wissen, ist eigentlich oft, gerade in der Wissenschaft, aber auch im echten Leben, ist ja oftmals die einzige oder die richtige Antwort, aber das ist natürlich nicht sehr, also es verkauft sich nicht gut. Als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin kriegst du mit so einer Antwort garantiert keinen neuen Forschungsantrag bewilligt und oder eine Festanstellung. Als Journalistin kann ich sagen, sowas klickt sich nicht gut. Sowas klickt sich nicht gut, das möchte keiner hören. Null Ergebnisse. Aber dieser Moment, wir sehen was wir nicht verstehen und es passt zu wenig von dem, was wir verstehen, ist halt auch immer mal wieder der Moment, wo man was Neues findet. Ne? Also wo man wirklich Fortschritte macht. So, das ist die andere Seite, finde ich. Das ist richtig, aber das ist ja auch das Doofe bei der beobachtenden Astronomie, dass du dieses Experiment nicht wiederholen kannst, wie du selber sagst. Ja. Man muss von selber darauf warten, dass sich die Stichprobe erhöht. Aber was man ja im Labor machen kann, man kann Experimente immer und immer wiederholen. Das ist ja einer auch der Grundpfeiler der Wissenschaft. Für eine Hypothese ist das Experiment dazu wiederholbar. Und das ist ein grundlegendes Problem der Astronomie, dass viele Dinge eben nicht so genauso wiederholbar sind. Also zum Beispiel, das könnte auch sein, also natürlich kannst du sagen, Gesetze der Physik und Orbitmechanik und das ist ja alles klar. Aber wenn Oumuamua jetzt nochmal vorbeifliegen würde, würde es sich vielleicht anders verhalten. Obwohl es dasselbe Objekt ist, aus irgendwelchen Gründen, die wir nicht kennen. Ne? Also aber das weißt du einfach nicht, weil es wird nicht nochmal vorbeifliegen. Und selbst wenn, ist ja dieser Vorbeiflug nicht derselbe wie der, wo es schon mal vorbeigeflogen ist. Und das sind so, aber das sind halt Feinheiten und das ist halt etwas komplexer und das verkauft sich halt nicht so gut. Es ist halt nicht so sexy wie entweder die wilden Spekulationen oder auch klare Antworten. Also wobei er Löb auch ganz stark seine ganzen Argumente auf Wahrscheinlichkeiten beruft, ne? Also das ist das erste Objekt und das wäre doch großer Zufall, wenn nicht, ne? Und so. Und insofern kann das ja alles in sich zusammenfallen. Also zumindest die Argumentationslinie, wenn wir eine Statistik haben über ähnliche Objekte. Ne? Das natürlich, aber ich kann ja auch genau sagen, dass auch ein populärwissenschaftliches Buch, was genau das zum Thema hat, sich lange nicht so gut verkaufen wird wie eins, was außerirdisch heißt, Ausrufezeichen. Das ist ein Dilemma der Medienarbeit. Genau, und damit ist die Meinung schon gebildet und nicht aus der Welt. Ich habe mit Martina eine und oder zum Quadrat-Folge gemacht. Da ging es letztendlich um Erinnerungen und was man machen möchte, wenn man einfach, ja, auch wenn Unwahrheit, letztendlich auch um Fake News und so weiter und so fort. Das ja auch eine Zeit lang war das ja auch dieses Debunking sehr populär, was jetzt ja auch noch immer teilweise zu unserem Job gehört, dass man das richtig stellt. Und das ist letztendlich auch wichtig. Aber ich kann, wenn ich 5000 Artikel dazu schreibe, warum die Erde nicht flach ist, dann mache ich das Problem im Grunde genommen nur noch schlimmer, weil ich es damit festtrete und festtrampele. Und wenn du möchtest, dass irgendetwas, also Bullshit verschwindet, auf gut Deutsch gesagt, dann schweigt man ihn am besten einfach tot. Man spricht gar nicht darüber. Aber genau, und wenn das ein Thema ist, wo die Medien irgendwie so Reflexe haben, dann ist das einfach nicht möglich. Ne? Also ich meine, ja. ich bin ja auch Teil davon jetzt geworden, oder wir, aber spät im Spiel. Ne? ich denke in den Artikeln, die ich über Oumuamua geschrieben habe, natürlich in dem ersten Hintergrundstück, habe ich diese Hypothese schon aufgegriffen. Ich habe sie, glaube ich, in einem Absatz erwähnt. Aber danach, es gibt auch wirklich einen Grund, warum ich habe noch nie dezidiert über die Forschung von Avi Loeb berichtet. Darüber nicht geschrieben. Ich habe keine Meldungen darüber angeboten oder sonst was. Und das war von mir tatsächlich eine bewusste Entscheidung, weil ich selber es für so wenig wissenschaftlich halte, berichte ich darüber einfach nicht. Ich nehme das in dem Sinne dann nicht mehr ernst. Und deshalb kann ich es auch Menschen ersparen, die an wissenschaftlichen Nachrichten interessiert sind. Ja, aber nur so viel dazu. Deshalb danke ich dir trotzdem für die Geschichte zu Oumuamua, weil ich finde es schon cool und ich hoffe, auch wenn ich, ja, man wird das nie auflösen, aber ich hoffe tatsächlich, dass das Vera Rubin Observatory da mehr findet und ich hoffe vor allen Dingen, dass das Vera Rubin Observatory gut die Arbeit aufnehmen kann und auch solche Objekte beobachten kann, weil die haben ja zumindest, was war mein letzter Wissensstand, schon vor ein paar Jahren, die werden sehr mit diesen erdnahen Satelliten von den Megakonstellationen zu kämpfen haben. Dass gerade diese Beobachtungen dieser ja sehr weit entfernten, ja nicht weit entfernten, aber leuchtschwachen Objekte, schnelle Objekte, dass da die Arbeit ganz empfindlich gestört wird, ja, davon. Das ist so. Ja. Und das ist eigentlich, ja, und das ist eigentlich meine Hoffnung, dass die Megakonstellationen, die dazu dienen, dass man sich im Netz noch schneller diesen Quark reinziehen kann, nicht dazu führen, dass dann die echte Wissenschaft einfach komplett zerschossen wird, weil es ist doch schön, wenn wir Internet über eine Starlink-Schüssel haben. Aber ja. Franzi, hast du denn noch Lust auf ein Quiz oder wollen wir Schluss machen? Ja. Frage mich, Verzeihung, du kannst auch alles rausschneiden, wenn du möchtest. Nee, ich fand's gut. Ich fand, es muss auch mal sein hier, ne? So ein strittiges Thema. Und wie gesagt, es war ja eigentlich auch nicht Ziel meines Themas, diesen Herrn von der Harvard University ins Zentrum zu setzen, aber mir war schon klar, dass wir am Ende genau dort landen müssen, ja, weil es ist auch wichtig, drüber mal zu diskutieren, ja. Und das ist halt auch vielleicht Sinn unseres Podcasts, dass wir über sowas diskutieren, weil wir hier die Zeit dafür haben und irgendwie die Nuancen daraus zu arbeiten, die da problematisch sind, und ich glaube, das haben wir getan. Ja, und wie gesagt, auch mein Verstand, du kommst um den Typen ja gerade bei dem Thema, du kommst halt einfach nicht drum rum. Genau. Also das ist ja auch das, was mich so fuchtig macht, tatsächlich, dass du nicht drum rumkommst, weil das kann aber wohl nicht wahr sein, nur weil der den Mund weiter aufgesperrt hat als alle anderen. Ja, aber gut, also, Quiz, Fragen. Harte wissenschaftliche Fakten, soweit wir sie kennen. Also, du musst den Wecker noch aufziehen. Ja, der Wecker, ganz wichtig. Frage 1. Woran hat man sehr schnell erkannt, dass Oumuamua nicht aus unserem Sonnensystem stammt? An seiner Geschwindigkeit. Und an der exzentrischen Bahn und, genau. Und so weiter. Genau, ich glaube, die exzentrische Bahn, die ist ja auf jeden Fall in diesem elektronischen Dings am Anfang direkt als erstes genannt worden. Aber Geschwindigkeit hatte man vermutlich da auch schon, denke ich mal. Frage 2. Nenne mindestens 3 Merkwürdigkeiten, die wir bisher nicht verstehen. Wir wissen nicht, warum Oumuamua überhaupt im Sonnensystem vorbeikam. Wir wissen nicht, wo es ursprünglich, also warum die Geschwindigkeit überhaupt zu groß ist. Und wir kennen diese Beschleunigung, also warum es an der Sonne, beim Vorbeiflug an der Sonne, nicht auf nicht-Newtonsche Art und Weise beschleunigt worden ist. Genau. Und dann noch die Frage, warum hat er keinen Schweif trotzdem? Und wie er zusammengesetzt ist, wissen wir auch nicht so genau. Und wie die Form ist, wissen wir auch nicht. Und genau, was einiges offen. Frage 3. Nenne einige mögliche Erklärungen für die Beobachtungen von Oumuamua. Und zwar, Franzi, Achtung, mit ansteigender Wahrscheinlichkeit aus deiner persönlichen Weltsicht. Also Aliens kriegen eine Ehrennennung. Möglichkeiten für die Beobachtung. Diesen massiven Wasserstoffeisberg, den würde ich noch unter den Aliens tatsächlich einsortieren. Dann kommt für mich der Stickstoff-Eisberg. Und dann kommt das Modell von Jennifer Bergmann, glaube ich, und Daryl Seligman tatsächlich, dass es, wobei ich das halt nicht, ich würde das so auffassen, dass es gab Ausgasungen, die dazu geführt haben, dass es beschleunigt ist, aber wir haben sie nicht beobachtet. Ich würde mich nicht festlegen, auf was genau diese Ausgasungen waren, aber ich denke eher, das ist für mich das Wahrscheinlichste. Mhm. Tatsächlich. Sehr gut. Irgendwo gab es dann auch diesen Löb hat das Fluffy Bunny genannt, also dieses hochgradig nicht dichte ja, Material. Ja gut, das kommt für mich. Das ist auch sehr weit mich, unten. Ja. Das kommt für mich direkt nach den, also ich halte das immer noch für wahrscheinlicher als die Aliens, aber ja, nein. Ja, aber würde ich auch so unterschreiben. Genau, und Frage 4, letzte Frage. Was glaubst du, Franzi, worum es sich bei Objekt 1i Oumuamua gehandelt hat? Hast du eigentlich gerade gesagt, ne? Wir wissen es nicht. Ja! Ich bin immer für die ehrlichen Antworten, wenn sobald sie möglich sind. Und die Antwort lautet, wir wissen es nicht und wir werden es nie erfahren. Und das ist vielleicht frustrierend, aber es ist halt dann einfach so. Das ist doch auch in der Wissenschaft so eine Krankheit, ne? Also oder ein Geburtsproblem oder wie auch immer man das nennt, dass negative Ergebnisse nicht so gut zu publizieren sind oder überhaupt eigentlich selten publiziert werden. Ne? Und eigentlich müsste man das ehrlicherweise tun und eigentlich wäre das auch wissenschaftlich das Lauterste. Ne? Aber damit gewinnt man halt keine Forschungsgrants und irgendwas. Ne? Ja, nee, damit kriegst du keinen Blumentopf, das ist so. Aber ja, die Antwort, wir wissen es nicht und wir können es nicht wissen, ist für mich oft tatsächlich in der Wissenschaft eine ehrliche Antwort, die man zu selten hört. Aber ja, Mai. Wir werden hier in der Folge nicht die Negativaspekte des Wissenschaftsbetriebes. Nee, also jedenfalls nicht mehr zu dieser fortgeschrittenen Stunde in dieser Folge. Bevor wir die zweite auch noch anfangen, würde ich sagen, machen wir Schluss, ne? Ja. Dann kann ich nämlich sagen, das war sie wirklich versprochen, die 96. Ausgabe von AstroGeo. Und wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen AbonnentInnen der Riff-Reporter. Und die Riff-Reporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten, alles frei von Werbung und Trackern. Und dort bei den Riff-Reportern könnt ihr auch den Weltraumreport bestellen, unser Newsletter, in dem wir euch über neue Folgen von AstroGeo und andere Astrotexte informieren. Und der kostet nichts. Wir danken auch allen, die diesen Podcast direkt unterstützen. Eure Beiträge helfen uns schon, die Fixkosten dieses Podcasts zu decken, aber leider noch nicht mehr. Und deshalb freuen wir uns über eure Unterstützung auf Steady oder über direkte Überweisungen. Alle Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen, findet ihr auch auf unserer Website astrogeo.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns doch gerne einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify, direkt auf unserer Webseite oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Mastodon zukommen lassen. Dort findet ihr uns als astro-geo@chaos.social oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an redaktion@astrogeo.de. Und zuletzt danken wir euch fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss. Glück auf. Und ad astra. Bis zum nächsten Mal. Und lasst euch nicht von Aliens beißen. Oder erschlagen. Ja. A tout de DDO. Attention pour les deux comptes final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top. The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of a black hole. The lander may have lifted off again. Feedback green is running. So maybe today we didn't just land once, we even landed twice. Touchdown confirmed.